Sonntagabend, 18 Uhr oder so. Die Weltraumaffen sind da. Abend. Guten Abend. An ungewohnter Stelle heute und vielleicht sollten wir das gleich kurz aus dem Weg räumen und Aber ich glaube, die erklären. gleiche Welle oder so. Wir haben von YouTube einen Strike erhalten und zwar für einen Stream damals, als wir. Also wir haben den Fehler gemacht, Frauen praktisch die Möglichkeit zu geben, sich auf unserem Kanal auch mal einzubringen. Und Ja. das hätten wir vielleicht lassen sollen. Jetzt wurden wir aus dem Paradies vertrieben. Nee, aber beim Affenkränzchen, die Damen haben über Pornografie diskutiert und da war ein Link in der Linksammlung, der zur Statistikseite von Pornhub geführt hat. Und wir sind uns alle relativ sicher, dass dieser Link es ist, der gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen hat. Ja. Was uns jetzt 3 Monate Livestream-Sperre eingebracht hat. Genau, also wir haben Widerspruch eingelegt, aber ja, wenn es wirklich daran gelegen hat, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass der Widerspruch stattgegeben wird. Von daher müssen wir uns jetzt eben mal so behelfen, ja. Ja, und wir sind jetzt hier im Exil quasi auf dem Kanal von Abel, auf jeden Fall sichtbar und dann auch auf live.weltraumaffen.com. Das ist eine kleine Lösung, die ich mal eben gestern auf die Schnelle gebaut habe. Also das wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln. Da kann man im Moment halt nur den Stream schauen. Da läuft aber noch Wir nichts. können in dem Zusammenhang vor Chris nur den Hut ziehen. Also das, was der im Hintergrund Ja. mal eben so zusammenprogrammiert. Ja, Ja. wie gesagt, Hut ab und vielen Dank. Das soll Ja, auf jeden Mann. Fall noch ein bisschen schöner werden. Also dass man dann da auch vielleicht noch ein bisschen interagieren kann und dass das alles ein bisschen automatisch läuft und vielleicht auch noch ein Backlog für unsere älteren Streams, dass man die da sich auch noch anschauen kann und so. Also da Ich kommt dachte, noch du ein sagst bisschen was. Das ist Zuschauer. jetzt nur auf die Schnelle gebaut, weil über kurz oder lang, ich meine, ja, hat man ja immer mal Probleme mit diesen ganzen Plattformen. Man hat ja jeder, der auf diesen Plattformen ist, irgendwelche Probleme hin und wieder mal. Und da ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man da über kurz oder lang diese ganzen Sachen, Kanäle nur noch quasi sekundär bespielt und dann hauptsächlich halt eben was Eigenes hat, wo einen keiner runterschmeißen kann, es sei denn, der Provider sagt irgendwie Tschüss oder so, aber so generell ist man da ja dann ein bisschen unabhängiger. Ja, aber trotzdem finde ich das wirklich echt wichtig und sehr gut, dass du das so schnell gemacht hast. Ja, the show must go on. Ja, so. Selbst ohne Abel diesmal, aber Kulturmarxismus wird bekämpft. Ab Ich geht's. habe schon gelästert, dass der Hagen Grilli mir ein halbes Jahr brauchte, eine Webseite aufzusetzen, um was zu streamen oder so. Und du machst das im Halbtag. Ja, aber es ist jetzt natürlich noch nicht so richtig rund. Also es läuft, aber Immerhin ich bin selber auch ein bisschen gespannt, wie das so ist mit der Auslastung und so, weil solche Sachen kann man natürlich nicht prüfen. Das kommt dann halt erst, wenn ihr da drauf geht und euch das da anguckt und so. Deswegen, Letztes. also viel Ressourcen hat mein Webserver jetzt auch nicht. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Also so eine Riesengruppe sind wir ja auch nicht. Von daher, schön wär's. Ja, okay, dann wollen wir So, mein mal. Chat ist jetzt nur beim Ebel natürlich. Okay. Abel kommt aber vielleicht noch, hat er vorhin gemeint. Also ich habe schon mit ihm geredet, weil ich mir schon Zugang hier zu seinem YouTube-Server verschaffen musste. Der kommt vielleicht noch nach. Der Preis ist im Chat. Hallo Preis. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem regulären, geschedulten Programm an, oder? Hau rein. Warum Hätte ich nicht? dann hier erstmal die Frau Schröder von den jungen Liberalen. Muss ich Kündigung Angst von haben, Angela Merkel oder? in diesem Dezember auf dem CDU-Parteitag nicht wieder für den Parteivorsitz anzutreten, markiert eine Zäsur. Viele von uns sind mit Angela Merkel als Kanzlerin aufgewachsen. Und ihre Krisenfestigkeit und ihr Pragmatismus haben uns eine internationale Reputation verschafft. Wir schaffen das, war kein Fehler aus Die meiner Sicht. muss doch selber fast lachen bei dem Satz, den sie eben gesagt hat. Meinst Also, du? ich fand schon, ja, so Was sagst du, wir dieses. schaffen, war es war ein Fehler oder war kein Fehler? Nee, das, ach so, Entschuldigung, dass ich reingeredet habe. Nee, ich hatte davor das, was sie mit dem Ansehen, das Merkel uns gebracht hat. Das sah aus, als müsste sie da ein Lachen unterdrücken. Sondern der Moment, in dem Angela Merkel Führung und Verantwortung sowohl für die Hilfesuchenden übernommen hat, als auch für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Aber liebe Julis, das Ausbleiben eines Konzeptes, eines Nachfolgekonzeptes für die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Deutschland, für die Integration in Deutschland, das ist symptomatisch für die Politik Angela Merkels. Und ihre innenpolitische Reformmüdigkeit hat sich als Bremsklotz in unserer Zeit erwiesen, in der sich so schnell so vieles verändert. Und deshalb ist es aus meiner Sicht gut, wenn sie nun als Parteivorsitzende Platz macht. Und ihre Nachfolge, liebe Julis, bleibt spannend. Aber eine Sache der CDU. Und selbst wenn Nachfolger, die sich jetzt schon bereit machen, in der wirtschaftlichen Kompetenz nach vorne streben, so mangelt es ihnen an gesellschaftspolitischer Progressivität. Und deswegen können das aus keiner Sicht für liberale Kandidaten sein, die wir gut oder schlecht finden. Das ist was, was die CDU entscheiden muss. Und da halten wir uns raus und schauen uns an, welche Entscheidung da getroffen wird. Innerhalb der Koalition haben vor allem die beiden Union. Hört sich für mich so wenig wie das so zurück zur alten FDP, so Zünglein an der Waage. Reaktion statt Aktion. Weiß nicht, ob das unbedingt die Partei weiterbringt. Unionsparteien diesen Sommer miteinander gestritten. Horst Seehofer gegen Angela Merkel, Angela Merkel gegen Horst Seehofer. Ein beliebiges Kasperle-Theater, bei dem die SPD den Duckmäuser gemacht hat. In Bayern hat Markus Söder mit menschenverachtenden Begriffen wie Asyltourismus und Anti-Abschiebeindustrie die Grenzen nach rechts verschoben. Und auch in anderen Landesverbänden der CDU haben sich die einstmals klaren Linien in diesem Sommer verschoben. Als Anfang September ein sogenannter Trauermarsch anlässlich des Todes eines Chemnitzers zu einem Aufmarsch von Rechtsextremen avancierte, bei dem rechte Parolen skandiert wurden und der Hitlergruß auf offener Straße gezeigt wurde, hörte man vom Innenminister tagelang nichts. Und die CDU in Sachsen verpasste es, sich klar von der Gewalt und den Straftaten, die da passiert sind, zu distanzieren. Was für ein Wahnsinn, liebe Freunde. Die CDU muss sich verdammt noch mal klar machen. Hat die nicht vielleicht ihre politische Heimat verfehlt? Die würde bei der grünen Jugend doch super hinpassen, oder? Ich meine, wo ist denn da was Liberales jetzt, was das absetzt von dem Sermon, den mir auch jemand von der grünen Jugend servieren würde. Ja, es wird noch besser. Also noch schlimmer, meine ich. Konservative Partei innerhalb des demokratischen Spektrums ihre Grenzen zu den Rechtsextremen zieht. So wie ich das von jedem Demokraten und jeder Demokratin erwarte. Ausländerhass, Islamophobie, Antisemitismus. Jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung ist für uns junge Liberale unerträglich. Wir stellen uns den Feinden der offenen Gesellschaft konsequent entgegen. Ein generationengerechtes Rentensystem bedeutet, dass mancher länger arbeiten darf und soll. Es bedeutet auch, die private Vorsorge zu stärken, und zwar für die Mitte der Gesellschaft. Es bedeutet, sich ehrlich zu machen. Und das jetzt schon mit 100 Milliarden Euro aus dem Haushalt unterstützte Umlagesystem endlich in ein kapitalgedecktes System umzuwandeln. Das ist ja super. Da kriegt man die Grünen plus den neoliberalen Praktiken. Das ist ja auch eine interessante Mischung. Wir wollen ein Rentenmodell, das alle Generationen stark macht. Und das auch uns Spielräume lässt, damit wir unsere eigene Geschichte schreiben können. Die SPD hat bei den Landtagswahlen am meisten eingebüßt und steht bei der Sonntagsfrage nur noch an vierter Stelle. Aber liebe Julis, Häme gegenüber der SPD steht uns nicht gut zu Gesicht. Und die saure Gurkenzeit der SPD, die hinterlässt auch einen Riss in unserer Demokratie. Eine Partei ist kein Selbstzweck. Und wenn sie Bestand haben möchte, dann muss sie die Frage, wofür sie steht, wieder beantworten können. Wir Freie Demokraten oder die Freien Demokraten und wir Julis haben diese Erfahrung nämlich schon gemacht, schmerzlich machen müssen. Und das ist auch kein Masochismus, dieses Thema immer wieder anzusprechen, sondern es lehrt uns Demut. Der Leitbildprozess, der in den Jahren der außerparlamentarischen Opposition in der FDP durchgeführt wurde, der bringt in hohem Maße unser jungliberales Welt- und Menschenbild zum Ausdruck. Wir stehen voll im Wechsel. Und wir wollen gerade jungen Menschen. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja richtig übel. Warum sind solche Leute in der FDP? Was suchen die da? Mars, warum magst du keine Frauen? Ja. You're sexist. Schlimm, Alter. Guck dir das Standbild an. Das Duckface, ja. Ja, ich warte noch auf so ein bestimmtes Keyword. Chancen im Leben ermöglichen. Und wir jungen Liberalen sind deswegen auch nicht bereit, dieses Leitbild wieder aufzugeben. Auch der Anspruch an eine optimistische, weltoffene, mutige, empathische und lösungsorientierte Kommunikation, der mag dem einen oder anderen schon zum Halse raushängen. Aber das war nicht nur ein Hebel für die Presse oder ein PR-Gag in der APO, sondern dieses Leitbild definiert uns insgesamt und es muss auch richtungsweisend sein für die FDP und für die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Liberale sind der Gegenpol zu Populismus. Liberale sind das Gegenteil von Extremismus. Wir waren es, die immer wieder in die argumentative Konfrontation auch mit der AfD getreten sind, wenn die SPD gekuscht hat. Manche fragen nicht ohne Neid, warum haben eigentlich die Grünen so gut abgeschnitten bei den Landtagswahlen und wir nicht. Aber wenn Liberale das Gegenteil von Populisten sind, dann müssen wir und dann muss die FDP verlässlicher werden in ihrer Haltung, wenn es um Fragen der gesellschaftlichen Progressivität und der offenen Gesellschaft geht. Von Leitbild, also wenn man von Leitbild redet, das klingt für mich irgendwie nach Equality of Outcome. Also, das ist erstmal das Doofe, finde ich daran. Abgesehen davon, dass Leitbild natürlich auch irgendwie, dass man da irgendwie das Gleiche verfolgt mit allen, ne? Ja, aber das war eben das Schlüsselwort, auf das ich gewartet hatte mit dem Progressiv. Weil das ist nämlich, glaube ich, echt wieder so dieses Ding, ne, wo man dann halt den ganzen Katalog dann da wieder drin hat. Progressive Strömung halt. Und das ist der Grund, warum die Dame in der Zeit wie grüne Linkspartei und so klingt teilweise mit diesen ganzen Vokabeln, genauso wie, ja, wir sind irgendwie der schlimmste Feind der Alternative für Deutschland, ist halt auch, was jede Partei von sich... Nee, vielleicht sehen wir das einfach nur anders. Wenn ich es jetzt mit Gamergate vergleichen würde, würde ich sagen, die haben halt nicht eine Partei infiltriert, sondern alle, die dafür empfänglich waren, um sich die Politik unter den Nagel zu reißen. Die progressive Strömung, ja. Ja, da sitzt nicht irgendwo jemand und hackt das aus. Ja, es ist eine kleine ist internationale halt... Clique. Ja. Nein, Kulturmarxismus. Nee, aber es ist eine gesellschaftliche Strömung, die sich Bahn bricht, weil ihre Vertreter großenteils aggressive Leute sind. Ja, muss man vielleicht auch so sehen. Es ist halt ohne weiteres ihr Weltbild aufpfropfen würden, wenn sie es nur könnten. Es ist halt auch einfach das Interesse von Leuten, die halt einfach mit wirklicher Freiheit und Konsequenzen dieser Freiheit konfrontiert wurden, sich vor dieser Freiheit dann verstecken zu wollen. So, weißt du, sich irgendwelche Floskeln zu überlegen, irgendwelche Pläne zu machen, damit man irgendwie das Chaos und die Unvorhersehbarkeit der Welt irgendwie in Rahmen weisen kann. Und deswegen dann sagt, ja, hier, wir sind die Guten, weil wir die Guten sind. So entstehen dann so Sprüche. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja irgendwie nicht, das ist ja nicht argumentativ besser oder so. Das ist ja nicht so, dass sie sich argumentativ dadurch durchgesetzt hätten, dass sie eben die besseren Worte hätten, sondern eben, dass sie besser schämen können oder dem anderen besser schlechte Gewissen kitzeln können oder so. Ja. Denn was uns auszeichnet als Liberale, als die einzigartige Kombination aus wirtschaftlicher Vernunft und gesellschaftlicher Toleranz und Liberalität. Soziale Marktwirtschaft und Selbstbestimmung, Bürgerrechte und faire Lastenverteilung zwischen Staat und Bürger, Homo-Ehe und Soli-Abschaffung. Bei wirtschaftlichen Fragen und Steuern haben wir zu Recht hohe Kompetenzwerte. Aber ich will mir auch sicher sein können, dass bei gesellschaftspolitischen Fragen immer eine klare Haltung von der FDP erwartet werden kann. Von Paragraph 219a bis Chemnitz. Das unterscheidet uns von allen anderen und das muss wieder stärker Teil der DNA von Liberalen werden. Was? Moment mal. Gegen Paragraph 219 sein und Chemnitz unterscheidet euch von allen anderen? Mädchen. Dann bist du also nur, also es unterscheidet euch von allen anderen außer SPD, dem linken Flügel der CDU, den Grünen, Teilen der AfD. Oh, ihr seid echt, Entschuldigung, aber warum klatscht da jemand? Guck mal, wie viele Leute da klatschen, nicht besonders viele. Aber die Jugendorganisationen der Parteien sind ja schon immer so ein bisschen so angehaucht gewesen, sagen wir mal so. Vielleicht ist sie auch ein gutes Beispiel und extremes. Die Europawahl im kommenden Jahr entscheidet über unsere Zukunft. Natürlich, das haben auch andere schon vorher getan. Nee. Und dieser viel bemühte Begriff einer Schicksalswahl, der klingt langsam vielleicht abgedroschen. Aber 2019, liebe Julis, da passt das wie die Faust aufs Auge. Liebe Julis, ich will keinen neuen Brexit-Moment erleben. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die jungen Menschen in Europa... Ich will keinen neuen Brexit-Moment erleben. Deswegen müssen wir dafür sorgen. Ja, schon klar, Ria. Ich möchte gern, dass Österreich wieder Teil Deutschlands wird und deswegen müsst ihr dafür sorgen, oder was? Tut mir leid, das ist keine Politik, wenn sie versucht, sich so vom Populismus abzugrenzen, ist das, was sie da macht, doch Populismus, weil sie redet dem Volk nach dem Mund. Ja, sagt das Volk das denn auch? Ich glaube eher nicht. Also, das Volk wird gar nicht gefragt. Ist über den Brexit aufzuregen, ist ja auch eher so ein Ding, was in politischen Kreisen und in Medien irgendwie groß gemacht wird, aber irgendwie beim Bäcker an der Ecke interessiert das doch die Leute nicht, ob jetzt Großbritannien in der Europäischen Union drin ist oder nicht. Hey, also beim Bäcker um die Ecke interessiere ich mich schon dafür, ob die Leute vor mir wirklich aus Deutschland kommen und legal da sind, ja. Ja, genau. Also bitte, ja. In England beim Bäcker interessiert das die Leute vielleicht bei uns nicht unbedingt. Das sehe ich eigentlich auch so. Das braucht auch nicht unbedingt. Ja. Nicht erst nach der Europawahl wissen, was die Folgen einer Nichtentscheidung sind. Was die Folgen sind, wenn junge Menschen nicht zur Wahl gehen. Denn dann entscheiden die Alten über unsere Zukunft. Und ich will, dass diejenigen über unsere Zukunft entscheiden, die ihr Leben noch vor sich haben, die noch 50 oder 80 Jahre auf diesem Planeten leben, die ihre Kinder auf unserem Planeten aufwachsen sehen lassen wollen. Weil wir nämlich verantwortungsvoll... Die noch nicht gemerkt haben, dass dieser ganze progressive Kram ziemlich vereinfacht dargestellt ist und dass es alles nicht so leicht ist, wie man immer denkt. Ja, und die Leute, die halt irgendwie alt sind und in irgendwie Positionen sind, wo sie schon ihr Leben gelebt haben und durchgekommen sind, weil sie eben ihr Leben gut genug gelebt haben, um zu überleben und nicht einfach, keine Ahnung, mit 30 abgekratzt sind, weil sie doofe Entscheidungen getroffen haben. Also nee. Dass die Leute klar sein müssten, was für eine Entscheidung oder was für eine Haltung von der FDP zu erwarten wäre im jeweiligen Fall vorher schon im Prinzip. Das, glaube ich, ist auch nicht so gut. Ich meine, spätestens wenn du so zwischen 30 und 40 bist und langsam anfängst, wirklich erwachsen zu werden, dann merkst du auch, dass es keine gute Idee ist, wenn man hier Kinder an die Macht. Das funktioniert nicht. Ja? Weil das ist eine Sturm- und Drangzeit, die man da hat, zu der man Aktivist wird. Und das hat schon öfter mal zu Sachen wie halt der Sowjetunion geführt. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, dass auch die älteren Leute, die ein bisschen gesetzter sind, die vielleicht ihre Pferde auch schon entweder durchgebracht oder alle verzockt haben, dass die auch was mitentscheiden. Nicht umsonst gibt es das Stereotyp von den alten, weisen Menschen, egal ob Mann oder Frau, in vielen Kulturen. Weil die Leute einfach Zeit hatten, auch nachzudenken. Überlegt euch das mal, ihr Kinder. Wirklich. Also das, ich finde das so unsagbar arrogant zu behaupten, ich bin jung und deswegen weiß ich es besser. Ich meine, klar, ich bin ein alter Sack, aber ich hasse mich für jeden Moment, in dem ich selber mal so war. Das ist halt die Grundvoraussetzung dafür, um dieses Weltbild überhaupt zu haben. Also ich meine, wenn du da nicht gewisse Dinge noch nicht weißt oder nicht wahrhaben willst, dann geht das ja nicht. Ja, aber das Problem ist auch, das ist halt, wenn du mit dem silbernen Löffel im Arsch aufwächst, ganz provokativ gesagt, wenn du halt gar nichts mehr erleben, ich meine nicht mal, was Materielles angeht oder so, sondern dieses, mein Kind darf nicht krank werden, mein Kind darf nicht hinfallen, mein Kind darf nicht das, also man erlebt irgendwie so eine Ich glaube, da holst du jetzt zu viel da rein, was jetzt irgendwie dazu führt, dass die Leute diese Ansichten haben. Ich denke, es ist einfach nur, dass man sich denkt so, muss doch alles gut laufen und so, und diese ganz progressive Strömung ist halt irgendwie für das Gute und alles andere ist nur für Abschottung und weg und so. Und weil ich meine, also diese Sachen hat man ja von vielen Leuten, so vom Sargon zum Beispiel, und auf mich trifft das ja auf jeden Fall auch zu. Ich war ja auch mal in der Piratenpartei und so, den ganzen Krempel da irgendwie geglaubt. Weil das ist halt einfach. Es leuchtet ein, irgendwie alle Leute um einen herum reden sowas. Und solange wie man da nicht selbst die Sachen irgendwie hinterfragt, kommt man da halt nicht dahinter. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt verhätschelt ist oder so und keine Ahnung. Das ist eher so das Altersphänomen, ne? Hier von wegen, wer bis 30 noch kein Sozialist ist oder wie war das, ne? Ja, da glaube ich, steckt viel Wahres drin, ja. Da steckt auf jeden Fall. Da erkenne ich mich da teilweise auch wieder und deswegen beurteile ich das auch recht milde, sagen wir so, aber es macht trotzdem nicht gerade viel Heile. Ja, und ich glaube, dass das auch nichts hilft, dann zu sagen, das sind ja alles irgendwie äußere Faktoren, weil das denke ich nicht. Ja, also, man soll sich auch nicht von Sachzwängen leiten lassen im Leben, ne? Ich glaube, es ist so ein bisschen in der Natur der Sache halt, die Ansichten, die Leute da auf jeden Fall vertreten. Ja. Das Argument von Alter her ist eigentlich einfach in Bezug auf die Person. Es ist schon wichtig, dass man die Qualität des Lebens, das man irgendwie da hatte, so hoch wie möglich lebt. Und deswegen macht es auch Sinn, wenn du alt genug wirst in der Kultur, generell irgendwo, ja, da hast du schon ziemlich viel erlebt und kannst zumindest vielleicht versuchen, was so von deinem Wissen zu übermitteln. Aber der Wert des Wissens, den man hat, ist halt nicht wirklich ans Alter so gebunden. Du kannst nicht irgendwie 30 sein und total schlau, weißt du? Aber das Lächerliche, was ich halt dazu beitragen wollte, zusätzlich ist, dass sie mit ihrer eigenen Bewegung irgendwann mal die alten Leute sein werden. Und weißt du, wenn sie jetzt gesagt bekommen, nee, du junger Mensch, dich kann man ignorieren, ist egal, ja, so, und es regt sie auf, dann sollte sie doch zumindest so ehrlich sein und sagen, ja, okay, wenn ich so einen Spruch über alte Menschen sag, so über Leute, die älter sind als ich, ne, so, dann ist das auch genauso gammelig. So, aber nee, weißt du, weil man da halt genau diese Schiene hat von, weißt du, die Alten gegen die Jungen, die Weißen gegen die Nicht-Weißen, die irgendwie Reichen gegen die Armen und so weiter. Das ist einfach nur eine andere Schiene, aber es ist genau dasselbe Spiel. So, ja, aber ich denke noch nicht mal, dass sie, wenn sie selbst alt ist, diese Punkte, die sie jetzt hat, noch haben wird. Also, das ist genau das, was ich meine, ja. Die alten Leute, die jetzt alt sind, waren früher mal junge Leute. So, ja. Ja, deswegen urteilt man das ja auch milde, ne? Klar. Ja, ja. Ich erkenne mich da auch wieder. Voll mit unserer Zukunft umgehen. Wir setzen unsere Freiheiten nicht leichtfertig aufs Spiel. Für uns gibt es kein Europa ohne Schengen. Die meisten von uns haben ihr Taschengeld schon immer in Euro bekommen. Viele haben ein Erasmus-Semester gemacht oder waren mit der Schule oder Comenius im Ausland. Aber Freizügigkeit. Ja, das ist dann, glaube ich, wieder so ein Punkt, wo das mit der besonderen Biografie dann doch wieder greift, weil ja, viele, ist schon richtig viele, aber sicherlich nicht die Mehrheit der Leute. Also die Mehrheit der Leute hat keinen Erasmus. Viele in ihrer Blase. Ja. Ja, na klar, viele natürlich in diesem ganzen politischen Rahmen halt auch, ne, weil es ist nun mal so, dass da halt eher die oberen Bildungsschichten vertreten sind. Ja, aber sie reduziert das hier völlig ja, ohne nachzudenken und sagt, das ist ja bei allen so. Auch nee, so sie ein hat typischer viele Fall. Sie hat viele gesagt. Aber eigentlich hätte sie sagen müssen, viele meiner Freunde und Bekannten haben das gemacht. Aber sie sagt halt, viele haben das gemacht. Das meine ich ja. Das ist so eine Reduktion, die ich nicht richtig finde. Ja, weil ich will halt nur anmerken, dass es halt für die Leute gut wäre, sich mal andere Argumente zu überlegen, als nur diese für, warum diese ganze Europasache so unglaublich wichtig ist. Weil das sind halt eben keine Argumente, mit denen also der Mehrheit der Leute geholfen ist. Ich habe mein Taschengeld schon über 1 Euro bekommen, ja. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es nicht so. Und wo ist der Unterschied? Also im Endeffekt, also es ist ja kein Argument. Ja, man muss ja auch gucken, aus welcher Perspektive man kommt. Also in England ist ja zum Beispiel der Mindestlohn bei 15 Euro oder sowas. Und da ist ja für den Durchschnittsarbeitnehmer, sagen wir mal, das ist ja durchaus erstrebenswert, ne? Solche Dinge auch hochzukriegen. Okay. Urlaub. Für den Cappuccino in Rom kein Geld wechseln müssen. Das ist doch nicht alles. Europa ist so stark, wie es stark darin ist, Probleme zu lösen. Probleme gemeinsam besser zu lösen. Und wir stehen vor großen Herausforderungen. Internationaler Terrorismus, weltweite Flucht- und Migrationsbewegungen. Das war, glaube ich, islamophob. Der Klimawandel, Populismus in Europa, den USA, Brasilien. Regierungen in Polen und Rumänien, die den Rechtsstaat aushebeln wollen. Alle, die ich nicht mag, sind Populismus. Alle, die ich nicht mag, sind rechtsextrem. Ja, aber Mars, immer das gleiche Lied. Ja, aber Mars, warte mal, wenn du das sagst, ja, und dann halt irgendwie eine Bewegung sich um dich herum bildet, ab wann bist du denn selbst Populismus? So, weißt du? So, was muss denn passieren, damit du selbst zum Populismus wirst? Who popularizes the populists, weißt du? Ja, ja. Republik kommt von hier Res Publica, die Sache des Volkes. Ja. Ach ja. Der Pressefreiheit und die Destabilisierung der Wirtschaft in Italien, Jugendarbeitslosigkeit, die Liste ist lang. Aber auch in der Vergangenheit war das Ringen um Europa nie einfach. Mutige Pioniere haben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Projekt Europa begonnen. Da lag vieles noch in Schutt und Asche. Aus wirtschaftlicher Zusammenarbeit in der Montanunion wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und wurde immer mehr auch eine Freiheitsgemeinschaft, unsere heutige Europäische Union. Und deshalb darf das Aufkeimen von Problemen für uns Liberale kein Grund sein, mutlos zu werden. Im Gegenteil. Gerade dafür wollen wir uns bei der Europawahl engagieren. Wir wollen Populismus klein machen, gemeinsam für die Sicherheit in der Union zusammenarbeiten. Ja, und währenddessen in der richtigen Welt haben wir da irgendwie so eine Europäische Union, wo irgendwelche NGOs und solche Leute da darauf hinwirken können, dass irgendwelche Papiere gemacht werden, die dann wiederum irgendwo unterschrieben werden, die dann wiederum in nationales Recht irgendwie übergehen und so. Und es ist halt alles so ein, ja, man sagt dann irgendwie, das ist Zivilgesellschaft, die man einbindet, aber damit beschäftigen wir uns ja hier häufiger, dass das halt viel auch so ein Astroturfing ist. Ja. Einfach von den Parteien wollen irgendwas machen, wissen nicht so ganz, ob die Leute das auch wollen, dann hat man irgendwelche NGOs, die wollen das auch, dann fördert man die, dann nimmt man das an, was die einem irgendwie reinreichen und ja, also es ist nicht so, mir wäre es fast lieber, wenn das nur Wirtschaftsinteressen wären in der Europäischen Union, die da irgendwie reinspielen. Aber was mich halt vor allen Dingen daran, was ich da vor allen Dingen gefährlich finde, sind diese ganzen NGOs. Ja, das Krasse ist doch wirklich, es passieren dieselben Dinge, die normalerweise auch passieren würden, in so kleinerem Maßstab von einem Land, wo man halt irgendwie versucht, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, aber jetzt macht man das europaweit. Das macht es noch gruseliger. So, das ist wie mit diesem Migrationspakt. So, hier, der ist unverbindlich, aber unterschreib mal bitte. Mach mal. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber auf jeden Fall, Und dass man auch halt eben ausblendet, also ich meine, sie hat ja gerade irgendwie genannt, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Also es gibt in Polen halt irgendwie in Ungarn, gibt es halt andere Ansichten, wie es irgendwie gemacht werden sollte. Und ich weiß dann immer nicht, was diese Leute sich vorstellen, was diese Europäische Union dann da irgendwie bringen soll. Soll die jetzt uns dazu zwingen, dass wir das so machen, wie die das wollen? Oder soll es jetzt die dazu zwingen, dass die das so machen, wie wir das wollen? Ich denke mal, letzteres wahrscheinlich eher. Aber auf der anderen Seite ist das doch nicht in Ordnung. Also wenn man das so ein bisschen nuschelt, dann wird das Zivilgesellschaft ganz schnell die Zwinggesellschaft, ne? Ja. Wir wollen zusammen den Klimawandel, den Kampf ansagen, dass Europa weltweit mit einer Stimme spricht. Und wir wollen gemeinsam gegen Fluchtursachen vorgehen, die EU demokratischer machen, Bildungsfreizügigkeit verwirklichen. Liebe Julis, lassen wir uns unsere Freiheit nicht nehmen. Bleiben wir visionär, bleiben wir mutig, bleiben wir optimistisch. Lasst uns in Europa wieder Geschichte schreiben und lasst es unsere Geschichte sein, liebe Julis. Das ist die Tatsache. Ja, so viel dazu. Ich glaube, da haben wir da vorhin drüber weggeredet, als sie irgendwie meinte, Christian Lindner würde rechts blinken. Was soll das denn bedeuten, Alter? Im Straßenverkehr kann man nach links und nach rechts fahren. Was ist denn das? Ja, das soll natürlich bedeuten, dass man ja nicht irgendwie in die Richtung reden soll, dass doch irgendwas problematisch ist. Und ach komm, Alter, bitte, die FDP, Mann. Ach mein Gott, Alter. Die FDP war doch mal irgendwie dieses Jahr ist aufgeblitzt, weil sie im Bundestag nicht neben der Fraktion AfD sitzen wollte, ne? Ja, ist schon wieder, es war letztes Jahr. Ja, jetzt ist ja, aber das ist halt echt absolut kindisch manchmal mit den Leuten. Also die verlangen von anderen Leuten viel höhere Standards, als die sie sich selbst irgendwie hinschreiben, aber dann ignorieren sie sowas. Ach, egal. Rechts blinken ist, wenn man in der Deutschbäckerei einkauft, ne? Ja, genau. Ja, ne? Oder eben sagt, dass AfD-Wähler eventuell auch vernünftige Anliegen haben. Und sich dann fragt, ob die Autofahrer auf der Straße legal im Land sind. Ja. Oh, ja. EKD meets Rhea Schröder. Gemeinsames Abendessen und ein spannender Austausch, unter anderem darüber, wie junge Liberale und evangelische Kirche zu Organspende und 219a stehen und wie Rechtspopulismus in Kirche und Politik entgegenzuwirken ist. Ja, okay. Da bin ich aber froh, dass die Vorsitzende der Julis oder eine der Führungspositionen der Julis und die evangelische Kirche dicke sind, dann kann ja nichts mehr passieren. Eigentlich. Wo wir gerade bei den NGOs waren. Ne? Ja, also, Uta E. Hohmann ist ja selbstgeschriebene Theologin. Kann ich nur noch mal zu sagen, dass das so ein typisch deutsches Ding irgendwie ist, dass man irgendwie meint, die Kirchen sind gesellschaftliche Akteure und die müssen den Leuten irgendwas vorleben oder so und müssen sich zu sämtlichen Dinge irgendwie äußern, die tagespolitisch da irgendwie anstehen und so. Und das hatten wir ja auch schon häufiger auch von Leuten in der Kirche, dass sie sich darüber beschwert haben, dass das dann so ein NGO-Ding ist, dass das dann quasi, dass man dann irgendwie so ist wie Amnesty International oder solche Sachen halt eben und nicht mehr wie eine Kirche. Und das ist meine Meinung eben auch. Und ich meine, ihr kennt mich ja schon als sogenannten militanten Atheisten, dass ich ja auch trotzdem der Meinung bin, dass natürlich man den Leuten eh nicht verbieten kann, irgendwelche Ansichten zu haben, was jetzt angeht, irgendwie, ob sie ihren eigenen Tod überleben können oder so und wo sie sich irgendwie wann hinknien müssen oder so ein Kram. Das Problem ist nur halt eben, wenn das dann ausartet und in die Gesellschaft reingreift und man dann da irgendwie meint, so naja, weil das ja für uns gut ist und weil wir ja hier irgendwie anerkannt sind, können wir jetzt irgendwie mit dem Staat da noch auf die Leute einwirken, dass irgendwelche Dinge so passieren, wie wir uns das vorstellen. Also nee, so herum funktioniert das halt eben nicht. Ich lasse euch in Ruhe da euren Glauben leben, aber darüber hinaus habt ihr halt auch keine Legitimation, um irgendwas in der Gesellschaft zu basteln. Ja, es sind aber auch so welche, die den ganzen Tag irgendwie daran arbeiten können, sozusagen wie ihre Reputation ist in der Gesellschaft oder so. Also so Kirchenorganisationen, die geben ja auch gerne Interviews, aber die verschicken Pressemeldungen und dies und das. Ja, viel mehr. Also diese Wort zu stehen und was die drauf haben, sind. Die haben eine eigene Presseagentur. Warum drauf? Ja, klar. So. Also das ist ja die Verbände, die machen auch eigene Arbeit. Ja. Die besitzen ja auch Verlage und Genau, und eine Journalistenschule gehört, glaube ich, auch der Kirche, wo auch viele, viele größere Leute gewesen sind irgendwie. Ich glaube, der Gottschalk war auch auf der Journalistenschule von der evangelischen Kirche. Und Dingens hier, Günther Jauch war, glaube ich, auch drauf. Guck mal, aber es ist kein irgendwie Zufall, dass man versucht, mit Kirche gegen Rechtspopulismus vorzugehen oder mit Kirche gegen überhaupt eine andere Bewegung vorgeht, denn man kann eigentlich mit einer Bewegung gegen jede andere vorgehen. Es ist vollkommen beliebig, so ist scheißegal. Wichtig ist nur, dass die Bewegung halt von der Gesellschaft als legitim akzeptiert wird, sozusagen beide, ja. Und dann kann die eine die andere halt irgendwie dann das quasi meinen Weg zu stehen. Was ich auch schon häufiger gesagt habe, ist, es gab noch keine Schweinerei in Deutschland, an der nicht die Kirche in irgendeiner Art und Weise beteiligt war. Das kann man schon allein daran sehen, dass es die Kirche noch gibt. Und dass sie noch in diesem Zusammenhang halt eben steht. Weil ihr glaubt doch wohl nicht, dass das so ist, weil das alles so richtig ist, was die sagen. Nee. Natürlich, wenn man sich immer anwidert halt bei den gerade Herrschenden, dann kommt man noch weiter. Ja. Dann besteht man auch weiter. Und vor allem Rechtspopulismus in Kirche, so das ist doch Teil von Kirche, weißt du, so keine Ahnung. Ja, je nachdem, wie man das halt eben nimmt, dann kann man sich alles mögliche rauspicken. Das ist ja gerade das Ding. Und normalerweise wäre das ja auch nicht so schlimm, aber auf der anderen Seite hat ja auch quasi jede Glaubensgemeinschaft dieses Selbstverständnis, irgendwelche Antworten parat zu haben, dann auch noch auf so Sachen wie halt eben, was passiert, wenn ich sterbe und so. Und da ist es dann natürlich, oder irgendwelche eindeutigen moralischen Gradlinien da irgendwie anzubieten, und daraufhin ist es natürlich im Widerspruch zu, wir drehen unser Fähnchen immer nach dem Wind und wir waren überall mit dabei und jetzt sind wir hier irgendwie die großen Demokraten, weil das jetzt gerade irgendwie angesagt ist. Ich habe so auch so ein bisschen das Gefühl, dass in den Kirchen sich halt auch so eine progressive Plattform dann bildet. Ne? Ja. Wenn die Strömung in der ganzen Gesellschaft da ist, wird das ja auch solche Institutionen erfassen. Definitiv. Und da breitet sich sowas dann halt auch aus. Überleg und deswegen muss die Kirche auch was über Organspenden und 219a sagen. Da gab es so ganz berühmt diese evangelische Pastorin, die irgendwie das Wort zum Sonntag gesprochen hat und die Gender erklärt hat. Wie blödsinnig das wäre, das mit Hormonen uns heute zu bestimmen. Ja, ja, das gab es ja dann auch nicht mehr in der Mediathek. Das hatten sie irgendwie zurückgezogen. Ja, stimmt. Aber bei YouTube kann man es noch irgendwo finden. Ja, das war wirklich ziemlich crazy, ja. Aber ja, es ist generell viel, viel Quatsch irgendwie dabei. Ich habe mir das auch zeitlang immer mal angeguckt, dieses Wort zum Sonntag, wollte da auch irgendwie mal was zu machen, aber auf der anderen Seite. Du bist Masochist. Das ist überrascht. Ja. Aber es stimmt ja, die Kirchen machen ja auch irgendwie andauernd ihre Fresse auf zu jedem Scheiß. Ne? Ja, und ich meine jetzt bei sowas wie zum Wort zum Sonntag, das ist vertraglich denen zugewiesen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie bei ARD einer steht, der sich denkt, so ja, das wäre ja mal ganz sinnig, das zu machen. Sondern die haben das ja vertraglich zugesichert, dass sie so einen Quatsch da versenden dürfen. Ja, ihr Propagandapotenzial gesichert. Ja. Wie steht denn die evangelische Kirche wohl zur Organspende und 219a? Guck mal die Gesichter an. Wenn die beide fröhlich sind, sind die da voll progressiv auf dem Dampf. Ich würde es auch mal vermuten. Ich sehe die beiden Gesichter nicht ganz. Ja, da sind sie. Ja, jetzt habe ich immer noch keine Meinung. Ist egal. Ja, aber dass Organspende dann auch so ein Shaming-Thema wird, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich glaube, das klappt nicht unbedingt. Weiß nicht. Naja, schauen wir mal. Siehst du da? Heute begeben wir uns mal wieder eine Premiere. Wir waren ja jetzt schon in mehreren Landtagen, aber in diesem waren wir noch nicht. Das ist der hier von Bayern. Der hat sich ja jetzt neu konstituiert nach der Wahl. Und wir schauen uns jetzt mal die Rede von der Dame von den Grünen an. Ich glaube, sie ist sogar jetzt die Fraktionsvorsitzende. Ach du Scheiße. Ja, obwohl das Bayern ist. Bitte nicht. Jetzt wird es richtig bunt. Zur Aussprache der Frau Kollegin Schulze. Ach Moment, eine Sache fällt mir noch kurz ein zu der Ria Schröder, was ich noch sagen wollte. Die war nämlich letztens auch bei irgendeinem so Podcast, irgendwas mit Politik und Rap, irgendwie so gibt es so einen komischen Podcast. Ich habe mir das auch angehört, diese Folge. Die hatten da so eine feministische Rapperin dabei. Und ja, ich kannte die noch gar nicht. Also nicht diese komische Suki, aber die findet die natürlich auch ganz großartig. Und es war, ich sag mal, gelinde gesagt, grauenvoll. Also die Ria Schröder hat zwar gesagt, dass sie keine Frauenquote will, was die Leute, diese beiden Herren, die das da hosten, den Podcast und die feministische Rapperin jetzt auch gar nicht nachvollziehen konnten, wie man das nicht haben will, aber das war auch schon dann sozusagen die beste Sache, weil alles andere, was sie da irgendwie so von sich gegeben haben, mit von wegen, ja, man muss die Sprache ändern und so, mit Gendersprache und so ein Zeug. Das ist bei der Ria Schröder, das hat sie zwar nicht gesagt, finde ich gut, aber er hat auch nicht gesagt, finde ich schlecht. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich mir denke, wenn ich als Liberaler in so einer Veranstaltung wäre, wo die Leute sich da versuchen, sich da gegenseitig zu überbieten, mit was man irgendwie in der Gesellschaft den Leuten vorschreiben muss, dann würde mich das so ein bisschen reizen. Dann würde ich da auch ein bisschen zu mehr zu sagen, als ja, nee, Quote, nee, das muss ja nicht unbedingt sein und so. Also, aber naja. Was willst du erwarten? So ist halt eben, ja, das Milieu im Moment noch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute wählt der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten. Und der neue wird voraussichtlich der alte sein. Diesem Anfang wohnt in meinen Augen so gar kein Zauber inne. Ein Bündnis der Mutlosen, ein Bündnis der Mutlosen hat sich dafür zusammengetan. Und wer wird hier gewählt? Ein Mann, der sich schon in so vielen verschiedenen Rollen inszeniert hat, dass man kaum weiß, wer er wirklich ist und was seine unerschütterlichen Überzeugungen sind. Okay. Du kommst in den Landtag rein und erstmal scheißt den Leuten ins Gesicht. Hast du keinen Anstand mal? Ja gut, man muss dazu sagen, dass das halt die Rede war zur Wahl von dem Ministerpräsidenten, dass er sich da auf den Ministerpräsidenten bezieht, ist ja irgendwo verständlich. Die hat mutig und kraftlos gesagt zu die CSU, das geht so nicht. Sie bezieht sich nicht auf die Mutlos. Politik, sie bezieht sich nur auf die Leute da. Ja, wobei ich meine mutlos, also, ne, das ist die Dame, die Ja. meinte, ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer, sage ich dann nur. Das, was die gern mutig irgendwie hätten, ist halt auch wieder Gesellschaft umwälzen am besten. Aber dazu hören wir ja auch noch ein bisschen was. Und jetzt, Herr Söder, stehen Sie heute erneut zur Wahl. Und ich gehe aufgrund der Mehrheitsverhältnisse davon aus, dass wir Ihnen nachher gratulieren können. Und deswegen möchte ich die Redezeit nutzen, um Ihnen ein paar Dinge mitzugeben, die ich mir von Ministerpräsidenten und von Ministerpräsidentinnen, denn auch die wird es in unserem schönen Bayern einmal geben, wünsche. Zum einen vergessen Sie bitte nie, es ist ein großes Privileg, Politik machen zu dürfen, ein Land gestalten zu dürfen, den Zusammenhalt zu stärken und die Schönheit der Demokratie zu verteidigen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ein Ministerpräsident Brücken bauen muss und keine Gräben aufreißen darf. Sagt die Frau, die gesagt hat, ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Das war eine geile Brücke auf jeden Fall. Geil, auf jeden Ja, Fall, um ja. viele Leute ein Video zu machen, aber sonst auch gar nichts. Das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, denn Sie wissen genauso gut wie ich auch, wir haben einen Rechtsruck, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Parlament. Und wir leben in Zeiten, in denen vermeintlich. Die Grünen kriegen jede Menge Stimmen. Es ist ein Rechtsruck im Parlament. Selbstverständlichkeiten nicht mehr ganz so selbstverständlich sind. In denen man Menschlichkeit, die Stärkung der Demokratie, Solidarität und Toleranz aktiv verteidigen und auch ausbauen muss. Und da reicht es dann nicht mehr aus, nur nicht mehr. Stärkung der Demokratie ausbauen. Und jetzt erklären wir mal einer, was das bedeutet und wie das funktionieren soll. Das ist sowas wie Rechte von Frauen stärken, ne? Weiß ich auch nicht, wie das Ja, funktionieren soll. wahrscheinlich, ja. Ja. Das Falsche zu sagen. Nicht spalten ist noch nicht zusammenzuführen. Brücken zu bauen bedeutet, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Und was das Richtige ist, entscheide ich. Genau. Ich. So sieht's aus. Ich. Das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun. Ich sag das gerade so. Super, Alter, geil. Unser Kanal wurde einfach gestrikt und jetzt kommt so ein Content. Ja, Beste. Ja, man traut sich gar nicht, was zu sagen. Ja, ich habe Angst vor der. Du musst das Richtige sagen. Ja, genau. Ja, Marseille, Einsatz. Also, ich finde, das ist eine tolle, taffe, mutige junge Frau, die sich der Herausforderung der Politik stellt. Ich finde eh, wir sollten mindestens 50% Frauen in allen politischen Gremien haben. Gewinn für die Zivilgesellschaft. Ja, ich finde, vielleicht können wir jetzt hier einfach auch einen Neuanfang wagen, ne? Für die Affen. Dass wir einfach sagen, ja, Free Speech ist schon gut, aber wenn er andere verletzt, weißt du, das Worte können Gewalt sein, Chris. Das ist mir in letzter Zeit immer klarer geworden. Ich glaube auch. Nee. Aber Mars und Chris und kennt ihr denn nicht thatsafespace.net? Ja, thatsafespace.net, so eine Seite, da gibt es Aussagen, die kann man dann sehen, die man nicht sehen will. Und auch daran will. Und dann werden lernt wir Sie, Herr Söder, als Ministerpräsident messen. Nicht nur, was Sie tun, sondern vor allem auch, wie Sie es tun, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Das ist aber nicht alles. Ich erwarte, dass Menschen in politischen Führungsverantwortung Zukunft gestalten und nicht nur den Status quo zu verwalten. Denn die politische Frage unserer heutigen Zeit lautet doch, gehen wir endlich die drängenden Herausforderungen der Zukunft an? Ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Das ist das Wort, was ich da in jede Redepause auf jeden Fall einfüge. Also nicht das Wort, sondern der Ausdruck. Wenn die so einen Ausspruch irgendwie so empfinden können, dann können die halt nicht auch visuelle Dinge so empfinden. Das heißt, jeder Schlips irgendwie wird dann als Gewalt empfunden. Und dann müssen die raus. Dieser Gesichtsausdruck gerade eben macht mir Angst. Chris, bitte mach weiter. Ich sie sieht aus wie ich, während ich den Stream schaue. Das ist gerade viel zu selbstreferenziell für mich. Ich kann das nicht. Ich habe gerade hier auf dem Schreibtisch geguckt und dann hochgeguckt. Ja. Alter Schwede, was bist du so sauer, Mädchen? Jo. Sie hat halt keinen Lach Bock doch auf mal. Die alle. Ist auch so Schauspielschule gelernt. Lächelt dann mal, einfach, dass sie zu einer alten weißen Frau wird. Weißt du, sie wird einfach eine alte weiße Frau sein. Das ist nicht unbedingt groß progressiv und anders und sie wird ausgetauscht. Ne? Deswegen, oh. Ja. Oder machen wir das nicht? Und wir Grüne, wir sagen da ganz klar ja. Die AfD sagt nein und der Rest der Parteien schwurbelt sich mit eigentlich ja schon, aber vielleicht doch nicht so ganz richtig. Lassen Sie sich mich noch mal kurz überlegen. Ja, machen wir doch nicht. Ich strebe mal eine differenzierte Lösung an, ja? Sowas aber auch. Ja, genau. Dabei musst du doch die reine Lehre vertreten. Das muss 100% auf Linie sein. Wer nicht Ja sagt, sagt Nein, Leute. Wer nicht Ja sagt, sagt Nein. Wisst ihr Bescheid? No, ja. Wer kein Antifaschist ist, ist ein Faschist. So haben wir das doch. Ja, aber Moment mal. Wer nur tolerant ist, der verbindet ja nicht. Man muss auch Brücken bauen. Ja, genau. Durch das politische Geschäft. Und das ist ehrlich gesagt grob fahrlässig. Und das erkennen die Menschen auch und wählen entsprechend. Und wenn wir uns die letzte Landtagswahl anschauen, dann kann man doch erkennen, dass CSU und SPD auch deswegen verloren haben, weil sie sich eben nicht entscheiden konnten, ob sie jetzt nun mal an der Vergangenheit festhalten wollen oder die Zukunft mutig gestalten möchten. Und die Wählerinnen und Wähler durchschauen, dass sie gerne große Worte in den Mund nehmen, aber dann kneifen, wenn es darum geht, konkrete Maßnahmen auch zu ergreifen. Boah, naja, die Leute sehen halt diese ewige große Koalition und merken halt, dass da Dinge nicht passieren, die SPD irgendwie will. Und ja, das, was die SPD so will, ob das alles noch normal ist für die Leute, so haben wir die nächste Frage. Und es sind halt alles irgendwie Kompromisse, die ihr halt nicht gehen müsst, die ihr jahrelang nicht gehen braucht. Ihr stellt euch einfach nur daneben und sagt, ja, wenn das ja alles progressiv wäre, komplett, dann wäre ja alles in Ordnung. Und wenn ne, so offene Gesellschaft, bla bla bla blub, dann wäre ja Zusammenhalt und Demokratie, das wäre ja dann da. Habe ich jetzt gerade gesagt. Alles, also ist das auch so. Alles, was diese Partei konstruktiv will, kostet Geld. Und alles, was diese Partei nicht will, bringt Geld. Die wird, naja, je mehr Verantwortung sie hat, umso mehr wird sie den Karren vor die Wand fahren. Und dann werden die Wähler ihnen schon zeigen. Das ist auch noch ein Aspekt. Dann gibt es natürlich die Tatsache, dass sie hoffentlich auch nicht alleine regieren werden können. Und da natürlich auch wieder dann Abstriche machen müssen. Und was auch noch dazu ist, kommt, ist das schon ein Asylgrund? Dieses ganze Wunschdenken von irgendwelchen, weil ich meine, irgendwie so, wir machen eine feministische Außenpolitik, wir machen alles feministisch und so ein Kram, gibt es ja nun mal in Schweden. Und hat halt dazu geführt, dass man dann irgendwann flennend dasteht und die Grenzen schließen muss, weil man halt eben eingesehen hat, dass das nicht funktioniert, so wie man sich das die ganze Zeit gedacht hat, dass eben die ganze Welt nicht so freundlich und wohlgesonnen ist, wie man gedacht hat, wenn man nun einen Arm einfach ausstreckt und sagt, hier, alles prima. Ja, weißt du was, aber ich finde, das ist eigentlich nur ein Nachweis dafür, dass man die Welt noch weiter ändern muss, okay? Man muss einfach einen Zensurapparat ausbauen, der, wenn sowas passiert, dann die Info einfach nicht durchlässt, okay? Denn wenn die Leute was nicht wissen, dann ist es besser für sie. Die sind dann entspannter, okay? Das ist sehr wichtig. Man muss entspannt sein. Ja? Entspannt, ja. Ja, ja. Nicht irgendwie Sachen sagen, die jemandem nicht gefallen, denn wenn du etwas sagst und es gefällt mir nicht, dann bist du schuld dran, ja? Du hast doch wieder in der Dzerzhinsky-Biografie gelesen. Nein, habe ich nicht. Kannst mir nichts nachweisen. Stimmt nicht, nein. Und deswegen braucht es echten Klima- und Umweltschutz. Nicht nur Absichtserklärungen, sondern konkrete Maßnahmen. Nicht nur Klimaschutz in die Verfassung verankern, sondern das Klima wirklich schützen. Und ich wünsche Ihnen, Herr Söder, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, von Ihnen später nicht sagen, ach, das war doch der Ministerpräsident, der zwar immer schöne Worte gefunden hat, aber nichts gemacht hat. Denn so reden die Kinder heutzutage. Ja, vorne nur Ministerpräsidenten. Reden Kinder ganz viel. Ja. Also einfach zwölfjährige. Hast du schon gehört, der Ministerpräsident? Der Söder. Die Kinder sitzen in der Krabbelgruppe mit der FAZ in der Hand und sagen, ach, der Söder schon wieder. Ja, die spielen auch alle Ministerpräsident Go, wenn die draußen sind. Da kann man die irgendwo fangen und muss sie dann gegeneinander antreten lassen. Das ist cool. Ich habe halt neulich ein paar Zwölfjährige so irgendwie überhört, wie sie in der Bahn darüber geredet haben, dass irgendwie YouTube gelöscht wird. So, also ich meine, ja, Artikel 13 halt, weißt du, so, und da wollen die irgendwie Klimaschutz und um Söder kommen, halt. Das ist so ein Nischding, Alter. Das ist einfach so, denkt an die Kinder und die Kinder denken an dich. Das ist einfach so ein Level von Nicht-Argumenten, das geht doch nicht, Alter. Das muss doch irgendjemand stoppen. Ich frage mich auch, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Alter. Ja, generell bei den Leuten da. Demokratie war ein Fehler. Tu mehr Frauen in die Politik, haben sie gesagt. Ja, genau. Die jetzt auf die Welt gekommen sind, werden mit den von den uns Menschen gemachten Klimakrise und deren furchtbaren Auswirkungen ihr ganzes Leben leben müssen. Und daran werden Sie jetzt gemessen werden, ob Sie es schaffen, dass Bayern seinen Beitrag leistet, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Was meinst du? Ich meine, der Söder ist jetzt in der Pflicht, der muss den Klimawandel in Bayern aufhalten. Genau. Aber nur in Bayern, bitte. Ja, pass mal auf, wenn der Klimawandel über die Berge drüber kommt und der Söder hält ihn dann auf, dann kann der ja nicht weiterkommen, der Klimawandel. Guck mal, Leute, das ist sogar noch dämlicher, okay? Das ist so eine Frau, die halt irgendwie sagt, hier, alte weiße Männer, buh, aber sie spricht buchstäblich, sie appelliert an einen alten weißen Mann, damit er ihre Probleme löst für sie. So. Naja, das würde sie ja gerne selber machen. Also wenn du sie fragen würdest, würde sie ja bestimmt sagen, ja, genau, der alte weiße Mann ist böse, ich kann es viel besser. So muss ich mich ja an den wenden, weil der ist halt der alte weiße Mann, der hier wieder natürlich die strukturellen Probleme hier irgendwie auf seinen Platz gekommen ist, unrechtmäßig, und deswegen. Dann wird die Umwelt wieder dadurch gerettet, dass man irgendwie die Wälder rodet und da Windräder hinstellt oder so. Mhm, die alten weißen Männer, die nie was geleistet haben. Nie. Genau. Nie. Also die haben auch nie, bevor die alt waren, haben die nie irgendwas gemacht, von dem du profitierst, Katharina Schulze, B90. unterzubringen. Daran werden Sie von uns und von den nachfolgenden Generationen gemessen werden. Und deswegen muss der Ausbau der Vorurteile oder so. Es gibt ja blonde Frauen, die intelligent sind. Ja, die ist ja auch sowieso nicht richtig blond. Ja, okay. Straßenbrüder blond. Ja, die ist doch blau. Nee, das ist voll blau hier. Das ist eher Zyan. Ja, aber das ist so ein AfD. Frauen hast. Das ist so ein AfD-Hellblau, okay? Das ist nicht gut, ja. Das assoziiere ich mit anderen Sachen. Nee, das ist ein OP-Kittel Zyan. Das ist gerade geflogen. Sie operiert gerade am alten weißen Mann. Jetzt lass sie mal nur. Genau, ja. Mit dem Ziel 100% saubere und sichere Energie für Bayern. Und wenn Sie das ernst meinen, als dann neuer Ministerpräsident und als neue Koalition, dann muss das Windkraftverhinderungsgesetz 10H endlich fallen. Und wenn Sie... Und wenn Sie das Thema Artenschutz ernst nehmen, dann braucht es einen dritten Nationalpark in Bayern. Und dann müssen wir endlich mit weniger Ackergiften auskommen. Und wenn Sie es mit sauberem Wasser ernst meinen, dann müssen wir schrittweise aus der Massentierhaltung aussteigen. Und wenn wir in den Städten wieder saubere Luft atmen wollen, dann brauchen wir endlich eine Verkehrspolitik, die uns nicht länger den Atem raubt. Und warum, das frage ich mir wirklich... Und warum stoppen wir nicht endlich die dritte Startbahn konsequent anstatt eines windelweichen Moratoriums, bei dem im Hintergrund schon die Pläne für einen weiteren Ausbau des Drehkreuzes München geschmiedet werden? So geht keine Zukunftspolitik. Wo kommen wir denn dahin, wenn für Zukunftspolitik Flughäfen geplant werden? Was? Also wenn du mich lieben würdest, ja, dann würdest du Dinge tun, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie umzusetzen sind, aber ich verlange sie jetzt einfach. Wenn du bei den Grünen in München nur 10 Minuten zuhörst, dann bist du in London oder Paris schon. Ja. Das ist doch echt so bekifft, ey. Und schon wieder hast du super pausiert, Chris. Ich muss so, was ist da los? Und wenn wir schon beim Thema Zukunft gestalten sind, dann bedeutet es auch, dass die Politik des Landes mit der längst gelebten Vielfalt in Bayern Schritt hält. Und das beginnt mit einer paritätischen Besetzung von allen Führungsgremien. Und paritätische Besetzung bedeutet Frauen rein. Wir brauchen Frauen überall. Du, ich habe halt neulich das Kabinett. Und geht weiter mit einer gleichen Bezahlung für die gleichwertige Arbeit für Frauen. Pay Gap, Leute. Pay Gap ist total wichtig. Ja. Ja. Paritätisch war früher immer als evangelisch und katholisch, glaube ich mal, gleichermaßen, ne? Das ist paritätischen Wohlfahrtsverband, der sich dort drauf gegründet. So, ja. Das hat nichts mit Frauen und Männern zu tun. Ja, ich weiß nicht, was da die Parität war. Vielleicht zu gleichen Teilen, evangelisch und katholisch oder was? Ich glaube ja, dass das so entstanden ist, ja. Ja, mag sein. Aber im Prinzip heißt es halt ja in gleicher Anzahl halt. Und was sie damit ich meinen, hab halt heute. Ich habe heute von der Claudia Roth so ein Zitat gesehen, hier Männer wählen nationalistisch und rückständig. So, und ja, die Grünen wollen halt den Männern das Wahlrecht verbieten, weil zu viele Leute AfD wählen. Und da denke ich mir, ja, geil, ja, klasse, ja, super, ja, danke sehr. Finde ich echt toll, dass ich da einfach reduziert werde auf sowas wie so ein Geschlecht, da konnte ich nichts für, aber weil danke. Die wollen die Demokratie abschaffen, deswegen ist das nötig. Ja, weißt du. In der irgendwie, das ist gar nicht widersinnig. Ne? Ja, zu dem Thema Demokratie abschaffen durch Frauen, Parität, Bundestag und so, haben wir gleich auch noch was. Also ich meine, einfach nur aus diesem Artikel, den ich gerade vor mir habe, so, die grüne Europapolitikerin Ska Keller meint gegenüber dem FNA, wir müssen die Politik von den Männern befreien, nur so können wir eine humanistische, weltoffene und liberale Gesellschaft verwirklichen, die ohne archaisches Stammes- und Macho-Gehabe auskommt. Ganz cool. So, deshalb, okay, alle bisherigen Versuche über Quoten mehr Frauen in die Politik zu bringen, seien in Anführungszeichen gnadenlos gescheitert, erklärt sie. Deshalb braucht es ein absolutes Politikverbot für Männer, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa! Ach, wie lustig. Und die Frau ist Spitzenkandidatin wahrscheinlich von den Grünen, oder? Ja, keine Ahnung, schaue ich gleich nach, aber Ska Keller, okay, meine Damen und Herren. Eine von den beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl. Super, ja, Sahne. Ich tue das meinen Seitenchat hier rein, falls es irgendwie. Haben wir auch schon hier öfter mal zu Gast. Oh, fuck. Bayern? Ja. Wir feiern im Jahre 2018 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und ich möchte Ihnen ganz klar und deutlich sagen, weder ich noch all die Mädchen und Frauen in diesem Land haben Lust und Zeit, noch mal 100 Jahre zu warten, bis wir endlich echte Gleichberechtigung haben. Die Hälfte der Macht, die Hälfte der Ressourcen für die Frauen und die gleichen Chancen und Rechte in allen Lebensbereichen. Und gib uns heute. Ja, das Problem ist halt, dass ihr so halt Leute vom Charakter her seid, nicht vom Geschlecht her seid, die einfach ekelhaft seid. Weißt du, so einfach, ja, Jungs, so irgendwie die Mädels, ne, die verlangen einfach, die haben keinen Bock mehr zu warten. Das ist das Problem. Ihr wartet einfach, ihr solltet einfach mal eure Freiheiten leben. Meine Fresse, Alter. Da wird doch kein Arbeitgeber hinkommen und sagen, nein, hier, du, Marie, geh nach Hause, ja, lass doch den Peter arbeiten. Vor allen Dingen an die gute Dame auch nochmal der Hinweis, Frauen haben in Deutschland die größte Kaufkraft. Mit anderen Worten, die verfügen über mehr Geld, als sie verdienen. Mit anderen Worten, die brauchen ihren Buckel nicht krumm machen für jede Menge von dem Geld, was sie ausgeben können. Ja, ja. Ja. Ach, schlimme, Alter. Unterdrückung. Und die Hälfte der Macht hast du auch die Hälfte der Kanalarbeiterjobs, ne? Ja, aber egal, das ist was anderes. Sind für die dunklen Seiten hier. Verlässt man lieber. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn es dann Bundestag geht, da können wir da nochmal ein bisschen zu reden. Da muss Politik endlich an die strukturelle Diskriminierung ran. Und da ich weiß, Herr Söder, dass das nicht gerade Ihre Kernkompetenz ist, biete ich gerne Ihnen Beratung in dieser Stelle an, damit wir beim Thema Gleichberechtigung endlich mal nach vorne kommen. Boah, Alter, weißt du, so für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sein, aber dann einfach auf jemanden herabreden. Ja, nur das, was sie meint, ist ja Gleichstellung und keine Gleichberechtigung. Ja, Gleichberechtigung, okay, cool, aber es ist trotzdem arschiges Verhalten. Und sie stellt sich halt so hoch und meint, ja, sie sei gegen arschiges Verhalten. Hier ist mein arschiges Verhalten. Ja, super, klasse. Wem ist jetzt damit geholfen? Was hat sie jetzt bewegt? Alle klatschen. Oh. Und wir als politische Akteure haben ja auch dafür zu sorgen, dass Menschen selbstbestimmt leben können. Egal welches der vielen Geschlechter ich bin, egal ob ich homo oder heterosexuell bin, egal ob meine... Zählen wir nochmal die vielen... Es gibt nur zwei Geschlechter. Ja, eins, zwei. Zählen wir nochmal die vielen Geschlechter, ja. Ich kann die Geschlechter auf zwei Fingern abzählen. Früher haben die wenigstens noch sorgfältig unterschieden zwischen ihren ausgedachten Gendern und Geschlechtern, aber das scheint irgendwie aus dem Fenster zu sein. Ja. Egal welches der vielen Geschlechter. Ja. Tja. Da will ich jetzt mal die Zwischenfrage stellen, welchem Geschlecht sie denn angehört. Da würde ich dann sagen, warum sind wir nicht einfach alle Frauen? Wie kann sie dann sagen, hier gegen Männer, gegen weiße Männer? So, das ist ja eigentlich auch eine Reproduktion von irgendwie faschistoiden Strukturen. Was ist da los? Nee, gegen Weiße gibt es keine faschistoiden Strukturen. Ah ja, stimmt, ja klar. Genau, Alter, die weiße Frau. Da ist ja nochmal bei den Nibelungen, der fragt halt auch einer den anderen, welches Geschlechts er sei oder so. Ja, da wäre sie dann aber so derer von Sumpfkuh oder so. Zum Beispiel. Meine Eltern hier schon geboren sind oder ich erst neu in Bayern angekommen bin. Jedem und jeder stehen die gleichen Rechte und Chancen zu. Und es ist auch Ihre Verantwortung, Herr Söder, dafür zu sorgen, dass alle diskriminierungsfrei sich entfalten können. Lasst uns... Nein! Wie soll das aussehen? Das ist völliger Irrsinn, was du da vorschlägst. Wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen? Soll Söder jedem persönlich irgendwie dazu beiseite stehen? Alter. Das muss dann sein wie in der Kinoverfilmung von Per Anhalter durch die Galaxis, wo du halt auf dem Vogonenplaneten jedes Mal, wenn du auch nur die Idee hast, jemanden zu diskriminieren, kommt so eine Klatsche aus dem Boden und scheuert dir ein. Das wäre Per Anhalter durch Bayern. Wie kann denn ein Politiker wirklich diskriminierungsfreies Leben fordern? Also... Diskriminieren heißt ja von vornherein erstmal nichts anderes als unterscheiden. Und sie pocht doch so auf das Individuum und auf den Bürger und Freiheit und Entfaltung und viele Geschlechter, ja, und so. Aber auf der anderen Seite, nee, nur für die Sachen, die ich gut finde. Mit dem Individuum habe ich jetzt nicht gehört. Also, höchstens irgendwelche Gruppen, ne? Gruppe dies, Gruppe neu angekommen, Gruppe alt, Gruppe alte weiße Männer. Sie hat doch gesagt, jeder kann selber entscheiden, welches Geschlecht er sein will und lalala, ob er. Ja, für die vielen Geschlechter, aber das ist ja auch eine Gruppe, ne? Grauenhaft auf jeden Fall. Aber der Staat soll das marxistisch irgendwie nicht. Lasst uns doch gemeinsam eben die nächsten 5 Jahre Vielfalt umarmen, denn sie ist eh da. Und das Bedürfnis, Freiheit und Sicherheit in Einklang zu bringen, ist auch eine der großen Herausforderungen im Jahre 2018 und in den nächsten 5 Jahren. Und da haben ehrlich gesagt die Menschen in Bayern ein sehr gutes Gespür. Die wissen, dass wir eine gut ausgestattete Polizei brauchen. Die wissen auch, dass wir in Prävention investieren müssen. Und sie wissen aber auch, dass Bürger- und Freiheitsrechte einschränken falsch ist. Und deswegen sind Zehntausende von Menschen vor der Wahl gegen das verfassungswidrige Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen. Und leider habe ich in Ihrem Koalitionsvertrag nicht lesen können, dass Sie darauf adäquat reagieren. Bürger- und Freiheitsrechte einschränken ist falsch, ja. Und was machen wir dann in diesem Gremium, wenn das paritätisch besetzt wird? Mit den Leuten, die da vorher drin waren in dem Gremium und die jetzt die falsche Sorte sind? Was macht man mit den Rechten der Wähler, die das Gremium so gewählt haben, wie es ist und vielleicht auch wieder wählen möchten? Das ist so fürchterlich. Das kann doch nicht angehen, ey. In ihrer eigenen Partei sprechen Leute darüber, dass man einem gesamten Geschlecht nur aufgrund ihres Geschlechts einfach die Möglichkeit nehmen soll, politisch irgendwie Einfluss aufs Land zu nehmen. Und gleichzeitig so ein Scheiß. Was ich sehr bezeichnend fand, war das, wie hat sie es gesagt, man muss die Vielfalt umarmen, weil sie ist jetzt eh da. Also das hätte man das in der vielleicht auch im Mittelalter so machen sollen. Die Pest ist Gott. Jetzt da, also ja. Umarme ich sie. Du musst den Nasri umarmen, denn er tanzt dich ja eh an. Ja, sie verkaufen Sand. Wahnsinn. Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft bezahlen. Ja, also gib mir jetzt dein Geld, komm, bitte, danke. Nee, Moment mal, Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen, also gib mir meine Steuern gefälligst zurück. Also von Ihnen als neuer Ministerpräsident da noch Nachbesserungen. Und ich erwarte... Und ich würde mir freuen, wenn wir hier in diesem Bayerischen Landtag und wenn Sie als Ministerpräsident auch mit uns gemeinsam die großen Zukunftsfragen diskutieren. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Wie schaffen wir es, die sozialen Sicherungssysteme zu stärken? Wie gestalten wir die Digitalisierung? Wie schaffen wir es, die Ängste vor der Digitalisierung zu nehmen und die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen? Wie wollen wir gemeinsam unser großartiges Friedensprojekt Europa weiter ausbauen, was uns kulturelle Vielfalt, wirtschaftlichen Erfolg, Frieden, Freiheit und Stabilität gebracht hat? Das sind Fragen, die erwarte ich hier zu diskutieren. Und da hoffe ich mir von Ihnen, Herr Ministerpräsident, auch klare Akzente. Und wenn ich Ihnen etwas mitgeben darf, dann möchte ich das hiermit auch gleich tun. Ihre Grenzkontrollen und die unsinnige Grenzpolizei sind sicher der falsche Weg, wenn wir ein vereinigtes Europa nach vorne bringen möchten. Lass mich also so große Worte ausspricht, ne? Lässt sich so die großen Worte dahin redet. Freiheit, Ehre, weiß nicht, was sie sagt. Unglaublich. Sie sehen also, wir haben die nächsten 5 Jahre viel vor. Es sind alles Herausforderungen, die angepackt gehören und wovon die Menschen in unserem Land auch erwarten, dass die Politik sie anpacken. Und ich finde, wir müssen zur Ehrlichkeit halber auch sagen, dass niemand das eine Patentrezept hat, wie wir das alle... Ja, niemand außer euch. Also, mal ganz im Ernst, wir haben nicht das eine Patentrezept, müsst ihr ja wohl nicht sagen, weil es kommt mir ehrlich gesagt schon so vor, als würdet ihr das denken, dass ihr das eine Patentrezept hättet. Alles gleich morgen schon bewältigt haben werden. Aber... Achso, gleich morgen, ja, aber übermorgen dann. Ja. Uns muss doch auch allen klar sein, dass es vielversprechende Ideen gibt. Und diese vielversprechenden Ideen, die brauchen eins. Nämlich den Mut, die drängenden Fragen offen zu stellen und die Bereitschaft, Bestehendes zu ändern und, wo nötig, auch radikal und grundlegend. Radikal und grundlegend, meine Damen und Herren. Radikal und grundlegend. Die Frau guckt auch gerade radikal und grundlegend. Also ich finde es wirklich, das ist, als würde ich einer renitenten 16-Jährigen zuhören. Ja, stellt euch mal vor, irgendjemand von der AfD würde sich hinstellen und sagen, wir müssen in Deutschland die Sachen radikal und grundlegend ändern. Da wären doch bestimmt sämtliche Zeitungen hinterher voll. Ja, der will das doch böse ändern, Chris. Der ist doch von der AfD. Ja, und ich verstehe das schon. Das nur mal so halt eben zum, ja, zum Einordnen. Ich war übrigens diese Woche bei einer Veranstaltung, wo es um Journalismus ging. Und da war ein Herr mit dabei vom Rundblick Niedersachsen, hatten wir ja auch schon mal als Quelle irgendwann. Und der hat halt eben gemeint, so, ja, mit der AfD und so, jetzt im Niedersächsischen Landtag kann man sich schon unterhalten. Ein paar von den Leuten sind halt auch irgendwie ganz vernünftig, wenn man sich dann nur denkt, die haben sich irgendwie verlaufen oder so. Und ein paar von den Leuten so, ja, was die irgendwie sagen, das war ganz, ganz, ganz merkwürdig irgendwie, hat er dann gemeint und so. Und da dachte ich mir nur die ganze Zeit irgendwie, ja, dann sag doch mal ein Beispiel bitte. Weil wenn ich mir so eine hier vorstelle, ne, hatte ich halt, habe ich da halt vor Augen, wo ich mir auch denke, ja, viele von den Sachen, die sagt, sind aber ganz merkwürdig und gehen gar nicht. Und lese ich jetzt nicht von früh bis spät in der Zeitung, dass das alles so scheiße ist und dass es das überhaupt nicht geht und dass die weg müssen und so. Das denke ich mir dann nur, wenn ich mir solche Reden hier angucke. Man liest ja eher das Gegenteil. Die werden ja überall jetzt schon als die nächste Volkspartei gehandelt. Ja. Ja, definitiv. Ja. Können sie nicht sein, ne? Wegen das Wort Volks alleine schon, oder nicht? Das sehe ich auch so. Das ist dann irgendwie gruppenbezogene Umweltfreundlichkeit oder so. Ja, das wird sich ja umbenannt. Nee, die nennen sich da einfach Diversitätspartei oder so. Und sagen so, ja, eine Gesellschaft oder Gesellschaftspartei nennen sie sich dann wahrscheinlich. Zivilgesellschaftspartei der Diversen. Ja. Vereinigungspartei. Ja. Was wir also brauchen, sind Architektinnen und Architekten, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unsere Zukunft... Architektinnen und Architekten. Oder Archäologen. Mal zu gucken, was letztens war. In ihrem Koalitionsvertrag. Die kommen aus China wahrscheinlich. Liefern hat Chemie studiert. Eher nur genau, in China hat Chemie studiert wahrscheinlich. Bauanleitungen für mittelmäßig begabte Heimwerker. Und deswegen kann ich Ihnen nur zurufen, als stärkste Oppositionsfraktion werden wir die Stimme all derer sein, die sehen und wissen, ein weiteres. Nein. Ihr werdet nicht die Stimme von all denen sein. Ihr werdet die Stimme von den Leuten sein, die euch gewählt hat. Lernt doch mal was über politische Grundlagen, Mädchen. Wir sind die Stimme der Leute. Wir sind 10 Jahre. Ja, ja. Echt alte Fähigkeiten. Wir sehen und wissen. Nicht die Antwort. Wir. Wir werden klar und deutlich den Veränderungswunsch der Bevölkerung artikulieren und laden Sie als dann den neuen und alten Ministerpräsidenten herzlich dazu ein, unseren Vorschlägen zu folgen. Denn bislang sind Ihre Koalitionsinhalte ja noch eine recht blasse Angelegenheit. Deshalb sage ich Ihnen heute schon, wir Grüne, wir bringen da Farbe ins Spiel. Darauf können Sie sich verlassen. Oh, ist es vorbei. Ja, das war's. Oh. Ja. Farbe ins Spiel, ey. Gut, dass das vorbei ist. Das war das Fazit, ja. Also das, was diese Unverschämtheit. Was soll diese Unverschämtheit? Also ich fand die Rhetorik ein bisschen von gestern irgendwie, also dass sie so eindeutig gesprochen haben. Das ist irgendwie so ein bisschen aus der Kaiserzeit, oder? Okay. Ich weiß nicht. Also ich finde das so undifferenziert, das finde ich nicht sehr modern. Fand ich sehr abgelesen, so. Ja, und eben, wie gesagt, auch so einfach, dass man sich das auch irgendwie einfach merken kann und so. Also, leichte Sprache. Radikal ohne irgendwie, ohne Angebot auch an die anderen oder so, ne? Naja, braucht man ja auch nicht, wenn man schon alles weiß. Ne? Das einzige Angebot, was sie gemacht hat, war, sie können ja unsere Vorschläge einfach so übernehmen. Also in der Form ist es natürlich einfach, Politik zu machen mit ihr dann wahrscheinlich. Ne? Wenn sie immer sagt, nee, entweder es kommt 100% so durch, wie wir das haben wollen oder gar nicht. Ja, dann ist ja. Das ist ja das große Problem unserer Demokratie, dass früher die Politiker hingegangen sind und haben in gewissen Sachen Kompromisse gemacht. Ja, naja, das ist und ja dann, jetzt im Bundestag auch die ganze Zeit der Fall. Ja, also, aber ich wollte zu Ende ausführen, dann hat man sich halt auch dran gehalten und hat dann nicht hintenrum wieder versucht, sich zu erdolchen wie im Hambacher Forst. Also, ja. Ja, und die Sperrminoritäten sozusagen, die werden natürlich auch ein bisschen anders verteilt halt, ne? Und da haben sie sich aber im Bayerischen Landtag ja wohl auf nicht viel eingelassen. Im Nordrhein-Westfälischen Landtag hatten sie sich da auf ziemlich viel eingelassen. Die SPD hatte ja die Grünen damit ins Boot geholt vor ein paar Jahren. Ja, und dann haben die plötzlich was zu sagen. Das stimmt ja. Man, es gibt ja diese Funktion der des Zünglein an der Waage. Die FDP hat das ja lange gespielt. Ja, also in Niedersachsen gab es ja auch Rot-Grün bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und das ist so schlecht. Nee, der VW. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall die junge Alternative Niedersachsen hat sich aufgelöst vor kurzem. Scheinbar um einer Überwachung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Also das waren ja die mit dem, wo einer von denen für die Landtagsfraktion gearbeitet hat und auch auf diesem Discord-Server da irgendwie aktiv war. Da sind die ja irgendwie ins Gespräch gekommen. So ein bisschen über Niedersachsen hinaus. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau der Grund war, warum sie die jetzt überwachen wollen oder ob sie da andere Sachen hatten oder ob das jetzt wirklich unmittelbar bevorstand. Aber prinzipiell haben die sich jetzt halt aufgelöst und wollen sich dann im Februar oder so wieder neu gründen. Oder im Januar, wie es steht. Ja. Was war jetzt das Problem? Was war der Zwist? Naja, gibt keinen Zwist. Es steht wohl irgendwie zur Debatte, dass die vom Verfassungsschutz überwacht werden sollen. Nee, hier steht sogar, damit reagierte die Organisation auf die seit September laufende Beobachtung JA-Landesverbandes durch den Verfassungsschutz. Aber wenn sie das neu gründen, werden sie nicht mehr beobachtet oder was? So. Ja, das ist so. Naja, vielleicht, wenn sie die richtigen Leute rauslassen. Das läuft ja, mit diesen, weitrechten Parteien auch schon lange so, ne? Da wird mal wieder eine verboten und dafür gibt es dann zwei neue, ne? Also, oder eine neue, aber auf jeden Fall gibt es halt eine neue, weil das kann man ja immer wieder machen. Du kannst immer eine neue Partei gründen und dann sagen, ja, nee, mit der alten haben wir ja nichts am Hut. Und insofern ist das ja eh nicht wegzubekommen. Ja, das ist nicht wegzubekommen und genauso ist für die nicht wegzubekommen, dass sie verforscht werden vom Verfassungsschutz oder beobachtet halt. Das muss dann neu geprüft werden, weil es ja eine neue Organisation dann. So ist das nun mal. Ja. So, okay. Anderer Verantwortlicher eingetragen und so. Zeitgewinn, mehr oder weniger. Ja. Ja, Maas, wie es dann eben gesagt. Ja, das ist hier die berühmte Abschiedsrede, die ja auch wieder so durch die meisten Medien durchgelaufen ist, nach dem Motto, ja, da äußert er nochmal seine Verschwörungstheorien oder so, schon mit diesem Framing irgendwie drauf. Also der Maaßen war wohl bei so einer Konferenz mit anderen Geheimdienstakteuren aus anderen Ländern. Ich glaube, es waren jetzt nur europäische Länder und da hat er halt so eine Rede gehalten, quasi Abschiedsrede, weil ja schon klar war, dass er auf diesem Posten jetzt nicht mehr lange bleiben wird, bis jetzt ein Nachfolger gefunden ist, nur noch und dann halt nicht mehr. Und da hat er dann halt diese Rede gehalten, die hier komplett drin steht, wo halt meines Erachtens nach komplett nur nachvollziehende Dinge halt eben drin sind. So wie, dass diese Sache irgendwie benutzt worden wäre von dem Flügel der SPD, die Koalition gern kippen wollten, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Also es ist natürlich eine Mutmaßung, aber das hätte auf jeden Fall ja knapp geklappt, ne? Also das ist über diesen Fall und ich habe sowieso nicht verstanden, warum das wurde ja immer so dargestellt, als wäre das jetzt quasi, als wäre der jetzt untragbar auf dieser Position, weil er sich irgendwie dazu geäußert hat, dass dieses komische Video vom Twitter-Kanal Antifa Zeckend ist, nichts aussagt sozusagen jetzt über Hetzjagden speziell darüber. Und hier steht halt auch wieder eine Trennung drin, also er sagt hier, dass es natürlich in Chemnitz schon Rechtsradikale gegeben hätte, aber dass es halt nicht belegt ist, dass es irgendwelche Hetzjagden gegeben hat, was ja nicht nur er gesagt hat, sondern vor allen Dingen halt eben auch die verantwortlichen Leute da in Chemnitz. Und deswegen hat er das halt in der Öffentlichkeit auch wiederholt sozusagen und ja, und es wurde halt ein Riesendrama da irgendwie draus gestrickt und aus diesem Abschiedsbrief wurde jetzt auch wieder ein Riesendrama gestrickt, weil er ja dann jetzt quasi in den Vorruhestand entlassen wurde, anstatt auf einem Beraterposten, auf den er ja eigentlich hätte wechseln sollen. im Innenministerium. Und ja, das ist jetzt so das Ding. Also die riesen Verschwörungstheorien, die hier jetzt drin sein sollen, kann ich jetzt nicht rauslesen. Aber so wurde es halt in diversen Medien natürlich berichtet. Also ihn zu schassen oder nicht zu schassen, war glaube ich schon eher eine Entscheidung von Politikern, darüber ja sozusagen oder damit zu versuchen, irgendwie Recht zu haben oder so, die Wahrheit damit irgendwie festzulegen. Ja. Ob er jetzt Recht hat oder nicht mit seiner Aussage, war er dann im Prinzip auch dafür verantwortlich, ob jetzt, was jetzt überhaupt davor gefallen ist oder so. Naja, bestrafe einen, erziehe Tausende, ne? Also. Ja, richtig, aber, das heißt, jetzt sagt besser nicht mehr, was ihr denkt, wenn ihr nicht das denkt, was wir euch gesagt haben, dass ihr denken sollt. Ja? Sonst geht es euch wie dem Maßen. Gut möglich. Ja. Okay? Also, da denkt sich ein kleiner Whistleblower, bei dem der Maßen hat genug verdient in seinem Leben und der wird auch wieder einen Job finden. Aber irgendein Kleiner denkt sich dann vielleicht, nee, dann gebe ich das nicht meinem Kumpel, dem Journalisten. Ich habe mich schon ursprünglich gefragt, warum der sich überhaupt dazu geäußert hat, also wie es dazu kam. Aber ja, ich denke mal, irgendwer wird ihn gefragt haben und dann wird er was dazu gesagt haben und sich nichts dabei gedacht haben. Und dann hieß es ja die ganze Zeit, es wäre nicht eine Linie irgendwie. Das Innenministerium würde eine Sache sagen und er was anderes. Ja, was er denn hat, der wüsste nichts davon oder er wüsste nichts, dass das echt ist oder sowas. Also. Er hat im Endeffekt gesagt, das ist eine hochzweifelhafte Quelle und man sollte keine vorschnellen Schlüsse ziehen und darauf Politik aufbauen. Das hat er eigentlich gesagt. Ja, aber er hat auch vor allem nicht gesagt, dass das gar nicht stimmen würde oder so. Kannst du ja auch nicht wissen, wenn du irgendwas sagst, in der Stelle sieht das jetzt mal nicht so. Aber weiß ja nicht, was sonst so gewesen ist oder so. Dadurch wird dann die Aussage der anderen gar nicht falsch, würde ich sagen. Ne? Ja, man kann ja nur die Echtheit der Szene beweisen. Ja, da haben sie natürlich hingestellt und gesagt, das wäre alles Hetzjagden und so und Pogrome und ja, belegt wurde das halt mit diesen zwei, drei Videos irgendwie. Das eine, wo einer irgendwie hinterherläuft plötzlich irgendwie mittendrin. Ein anderes, wo die Leute, wo man so vielleicht 20 Leute irgendwie von hinten sieht, die angeblich irgendwas rufen, was man ja nicht weiß, weil wenn man die nur von hinten sieht, dann kann das ja auch alles hinterher drüber gelegt sein in dem Video. Und vor allen Dingen, wo hieß es dann irgendwie, das wären hunderte von Leuten gewesen angeblich. Also auf diesem Video sieht man vielleicht so 20. Nicht hunderte. Also die selber filmen das ja, glaube ich, auch nicht, stellen das schon nicht online und ich glaube, die achten auch wieder auf, dass das nicht gefilmt wird. Aber ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass da was war. Aber es ist eben nun mal nichts belegt. Peng. Ne? Ja, also bei diesen Demonstrationen gab es natürlich schon diese ganzen Sachen, was sie da meinen, halt Hitlergrüße und da waren auch eindeutig Akteure aus der rechten Szene da. Aber jetzt ja nicht belegt. Und da waren auch, war dann auch irgendwie, genau, da war da aber auch irgendwie ein Martin Sellner und solche Leute, die haben sich da halt auch rumgetrieben in dieser Demonstration. Ne? Kannst du jetzt vielleicht irgendwie sagen, vielleicht kennt er die Szene-Leute da irgendwie nicht aus Chemnitz, aber ich finde es schon auch wichtig, auf solche Dinge halt hinzuweisen, ne? Weil ja dann teilweise irgendwie mittlerweile dann jeder, also viele Leute dann irgendwie zur Verteidigung von solchen Heinis halt ansetzen, wie dem Martin Sellner. Es war als wäre das alles komplett. Also nur wenn er sich hinstellt und sagt so, ja, wir distanzieren uns da irgendwie von, dass das dann auch wirklich so ist, ne? Also dass vielleicht auch so ein doppeltes Spiel gespielt wird, kann ja trotzdem so sein. Das ist dann vielleicht nicht bewiesen, aber wenn dann so einer halt auf so eine Demo geht, wo dann alle möglichen Leute aus dem, also erwiesenermaßen Neonazi-Spektrum da rumlaufen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn da jemand eins und eins halt eben zusammenzählt, ne? Und das hat es halt eben auch gegeben. Aber bei dieser Sache ging es ja speziell um die Hetzjagden, was ja auch irgendwie vermischt wurde. Ja, es kam ja später noch dieser Angriff auf das jüdische Restaurant hinzu. Ja, das sind eher schon die. Ja, der irgendwie nicht zugeordnet werden konnte, genau, wo aber auch gleich von rechts natürlich gesprochen wurde. Obwohl da halt auf jeden Fall die Linken ein größeres Eisen im Feuer hatten, um noch Öl auf das Feuer von Chemnitz zu gießen, sozusagen. Also, das ist eine. Ist auch komisch, dass man relativ wenig dazu hört. Es müsste ja eigentlich alles rechtliche Folgen haben. Wir haben irgendwas über die Hitlergrüßer gehört, dass da Leute verurteilt worden sind, aber des Weiteren. Wenn keine Nachweise vorhanden sind, sozusagen. Ne? Ja, aber dann spricht ja auch nichts dafür, dass das so stattgefunden hat, wie das in den Medien dargestellt wurde. Weil hätte es stattgefunden, hätte das ja nicht unbemerkt bleiben können. Ja, zumindest ist das ein Umstand, finde ich, auch der diese Schwere der Schuld von Maaßen doch schwer abmildert, sagen wir mal so. Also ist doch im Prinzip gar nichts gewesen. Warum muss er überhaupt seinen Job verlassen? Ich glaube, dass er sich auch ein bisschen geweigert hat, dass er gesagt hat, ja, nee, dann höre ich lieber ganz auf. Ich weiß nicht, wie alt ist er, ist er schon auf fast 60 oder nicht? Ja, man könnte ja auch einfach sagen, entweder ihr akzeptiert mich so, wie ich bin, oder haut mich halt raus. Aber ich denke, der wollte da auch dann ein Zeichen setzen, dass er sich nicht klein macht dafür. Ja. Weil er, ich meine, spätestens als das Ding so eine Medienaufmerksamkeit hatte, war ihm sicher auch klar, dass er auch für viele Leute spricht, die halt irgendwie wenig Stimme haben, weil ihre Kumpels nicht bei bei Weiß oder irgendeinem anderen Scheiß arbeiten. Demokratie braucht Engagement. Hui. Die Demokratie leben. Konferenz in Berlin. Und was sehe ich als erstes? Oh. Vielfalt gestellt. Extremismus vorbeugen mit solchen Leuten. Für ein offenes und tolerantes Deutschland. Oh. Wir wollen Dinge machen. Ja, das Programm Demokratie leben ist das große Demokratieförderprogramm in Deutschland. Wir fördern damit in allen 16 Bundesländern die Partnerschaften für Demokratie, die Landesdemokratiezentren, Projekte in der Jugendarbeit, in der Förderung der Extremismusprävention. Und es gibt hunderte von Akteuren, die überall in Deutschland sich dafür stark machen, dass wir ein demokratisches, ein rechtsstaatliches, ein vielfältiges, tolerantes Land bleiben. Das stimmt nicht. Wichtig, weil es hast du das überprüft, Franziska? So hochglanz Scheißvideos hauen die alle paar Wochen raus, irgendwie, ne? Gegen eine Veranstaltung oder so. Für 123 Aufrufe. Ja, Leute, wenn sich hier so ein Zeug redet, es ist eigentlich einfach unmöglich, Alter. Mir kommt die Galle hoch, okay? Ich habe einfach neulich auf Heldenstadt Trolle gestoßen, okay? Helden-Stadt-Trolle.de ist eine Webseite, da könnt ihr drauf gehen, da könnt ihr eine hassfreie Zone anmelden, okay? Ihr könnt dort Tweets und Inhalte im Internet könnt ihr einfach melden bei ihnen auf der Seite. Ja, das hast du da auch einen antifaschistischen Schutzwall um deine hassfreie Zone herum, oder was? Ja, es ist wirklich bizarr. Die verlinken da in den Initiativen, die sie bei Heldenstadt Trolle haben, die von Demokratie Leben gestiftet wird, ja, auf dieses Keinhorn-Ding, keine Ahnung. Aus zwei Blasen kommt es sicherlich wieder raus, ey. Ja, okay. Dass alles ein richtiger Kreiswix ist, wissen wir ja. Ja, aber wisst ihr, so, es geht darum, dass man denunziert, dass man Informationen einfach, weißt du, weiterleitet über solche Schnittstellen an die Polizei, dass man da einfach sagt, guck mal, hier, wir sind ja für Toleranz und Liebe und so, aber wenn irgendwas nicht so entspricht, dann rennen wir gleich irgendwie und müssen entfernen und löschen und fucking Alter, Democratic Meme Factory, da wird Geld ausgegeben, damit irgendwelche Leute mit ein paar hundert Follower auf Twitter einfach demokratische Memes machen. Was mich brennend interessiert ist, was ist Demokratie eben? Da hat doch der Grafikdesigner wieder nicht nachgedacht. Eben. Demokratie eben. Demokratie eben. Das kann doch nicht sein, Alter. Die haben sich sogar noch so sortiert, Alter. Die haben sich sogar noch so hingestellt, dass da noch ein paar Farbige in den Vordergrund kommen. Ja, geil. Demokratie eben, würde ich sagen. Alter. Demokratie einebnen. Was ist das für ein Link, bitte? Ich meine, es gibt ja irgendwie Short, Tiny URL-Links, ne? Aber das ist so bums im Video. Wenn wir schon Buchstabenwitze machen, kann ich mal wieder darauf hinweisen, dass man BMFSFJ nicht ohne MFS schreiben kann. Ja, und ohne FSJ. Nee, das ist nicht gut. Das ist alles ein Witz, oder? Ich kann nicht glauben, dass da. Nee, das war Absicht. Hä, aber ich meine, die arbeiten die echt so hart daran, dass sie das alles von ihren eigenen Geldern finanzieren können. Die müssen doch richtig hart Überstunden machen, um so irgendwie fucking 1,5 Millionen irgendwie in so ein 120 Millionen, by the way, übrigens, das ist ja genau das Ding. Demokratie Leben hat 2016 50 Millionen bekommen und jetzt haben die mehr als das Doppelte bekommen mit 120 Millionen. Gut, dein Traum, sag ich da nur. Guck mal, das ist so. Ich meine, das ist eine Veranstaltung, die geht sicher mehrere Tage. Da wollen auch die Hotelzimmer bezahlt sein und die Verpflegung. Mit 120 Millionen für so einen Raum an Leuten. Und dann kann man schon mal einen Schnitzel machen. Zählt das denn auch als Staatsquote? Wahrscheinlich leben die einfach alle in Berlin. Also kannst du davon ausgehen. Also ich kann auch eins genau sagen, ich möchte kein E kaufen. Auch von euch beiden nicht, aber besonders das Rote finde ich eklig. Demokratie bei eBay, ne? Demokratie eBay wäre eigentlich ziemlich perfekt. Wer von euch... Die Farben der Buchstaben müssen auch da draußen. Demokratie eBay. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Nach allem, was wir von offizieller Seite über den Global Compact for Migration zu hören bzw. nicht zu hören bekamen, können wir davon ausgehen, dass es sich um einen völlig belanglosen Vertrag handelt, der außerdem für die Unterzeichner absolut unverbindlich ist. Nur eine Willenserklärung, kaum der Rede wert. Deswegen war es auch nicht nötig, die Öffentlichkeit im Vorfeld zu informieren. Bei einer Podiumsdiskussion in Dresden Ende Oktober wurden die Chefredakteure von ARD und ZDF auf diesen Pakt angesprochen und wussten beide von nichts. Meine Damen und Herren, Bismarck hat einmal gesagt, wenn irgendwo zwischen zwei Mächten ein noch so harmlos aussehender Pakt geschlossen wird, muss man sich sofort fragen, wer hier umgebracht werden soll. Wenn dieser Global Compact bloß eine politische Erklärung ist, die keinerlei Folgen für die nationalen Parlamente und die Gesetzgebung hat, warum regt sich dann plötzlich überall Widerstand dagegen? Warum wollen ihn die USA, Australien, Ungarn, Österreich, Polen, Kroatien nicht unterzeichnen? Warum diskutiert man in Italien, Dänemark und der Schweiz darüber, es ebenfalls nicht zu tun? Alles Populisten? Wohl kaum. Die Antwort steht im Pakt. Diese globale Vereinbarung, heißt es dort, sei nur ein Meilenstein unserer Bemühungen. Migration wird in diesem Dokument ausschließlich als Quelle von Wohlstand und nachhaltiger Entwicklung dargestellt. Kein Wort davon, dass Migration Länder auch destabilisieren kann. Der Unterschied zwischen der Suche nach Asyl und der Suche nach einem besseren Leben wird verwischt. Der gesamte Text beschreibt Migrationspolitik ausschließlich aus der Sicht von Migranten. Zitat: Alle unsere Länder, ist dort zu lesen, werden zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern. Was für ein Märchen. Die meisten der Unterzeichnerländer werden niemals Zielländer von Migranten. Die Interessen der Aufnahmegesellschaften bleiben dagegen völlig unerwähnt. Dieses Dokument ist der erste Schritt, Migration zu einem Menschenrecht zu machen, das Staatenrecht übersteigt und zu Völkergewohnheitsrecht wird. Zitat: Wir verpflichten uns, die im globalen Pakt niedergelegten Ziele und Verpflichtungen im Einklang mit unserer Vision und unseren Leitprinzipien zu erfüllen, steht dort geschrieben. Allein die Formulierung "Wir verpflichten uns" kommt in dem Papier dutzende Male vor. Etwa: Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass alle Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, ihre Menschenrechte durch einen sicheren Zugang zu Grundleistungen wahrnehmen können. Weniger empfindsame Gemüter nennen das Einwanderung in die Sozialsysteme. Dazu will sich die Bundesregierung also verpflichten, allerdings unverbindlich. Unverbindliche Verpflichtungen, meine Damen und Herren, hölzernes Eisen. Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, für wie dumm halten Sie eigentlich uns alle und Ihre Wähler draußen? Schon heißt es, mit der Unterzeichnung des Global Compact allein ist es noch nicht getan. Die Bundesregierung muss sofort mit der Umsetzung beginnen, und das hat sie im Auswärtigen Ausschuss ja auch bereits angekündigt. Ganz unverbindlich natürlich. Nicht rechtlich bindend, nur politisch erwünscht. Wir kennen diese Art schleichender Rechtsumwandlung auf politischem Wege inzwischen zur Genüge. Die Öffnung der Grenze im September 2015 war auch nicht rechtlich bindend. Im Gegenteil, es war ein Rechtsbruch, aber ein politisch erwünschter. Und schon gibt es erste Juristen, die ihn als rechtens darstellen. Die Übernahme von Schulden anderer EU-Länder war ein klarer Bruch des Maastricht-Vertrages, aber eben politisch erwünscht. Politische Setzungen verwandeln sich gleichsam unter der Hand in geltendes Recht. Österreichs Kanzler Kurz, wohl kein Populist, sieht die Gefahr, dass die Ziele des Paktes in künftige Gerichtsurteile einfließen und somit unsere souveräne Migrationspolitik eingeschränkt wird. Warum sieht die deutsche Kanzlerin diese Gefahr nicht? Weil genau das ihr Ziel ist? Ist das auch Ihr Ziel, liebe Kollegen von der CDU/CSU? Der Meilenstein, von welchem dieser Pakt spricht, steht auf dem Wege zur Preisgabe der Souveränität unseres Landes. Millionen von Menschen aus Krisenregionen werden angestiftet, sich auf den Weg zu machen. Linke Träumer und globalistische Eliten wollen unser Land klammheimlich aus einem Nationalstaat in ein Siedlungsgebiet verwandeln. Das Geschrei ist offensichtlich Zustimmung. Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, diesen Vertrag nicht beizutreten und dem entsprechenden Dokument nicht zuzustimmen. Er dient nicht deutschem Interesse, und das haben wir hier zu wahren. Ich bedanke mich. Ja, soweit Herr Gauland. Und jetzt hätte ich hier noch den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen von der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag der AfD-Fraktion enthält zwar lauter falsche Behauptungen, aber dennoch, meine Damen und Herren, ist es gut, dass er vorliegt, denn er zeigt uns jetzt quasi einmal öffentlich, amtlich, was in diesem Land von Verschwörungstheoretikern und rechten Trollen derzeit durch die sozialen Medien geblasen wird. Bei Facebook und bei Twitter kann man das sehen. Aber, meine Damen und Herren, beispielsweise, was bei WhatsApp passiert, sehen wir das nicht. Und wir haben in Brasilien auch gesehen, wohin das führt. Sie gehen hin, Herr Gauland, mit Ihren Gesinnungsgenossen und verunsichern mit falschen Informationen die Bevölkerung. Das ist schäbig. Aber meine Damen und Herren, ich sage auch dazu, es wäre längst Aufgabe der Bundesregierung gewesen, sachlich und öffentlich über den UN-Migrationspakt aufzuklären. Sie haben zu lange geschwiegen und damit überhaupt erst die Möglichkeit für die Verschwörungstheoretiker geschaffen, ihren Propagandafeldzug in den sozialen Medien zu starten. Meine Damen und Herren, aber nutzen wir doch jetzt hier die Gelegenheit, um mal die Fakten klarzustellen. Erstens, die AfD behauptet, der globale Pakt für Migration sei ein Angriff auf die nationale Souveränität. Völlig falsch. Im Gegenteil, wird im Text bereits zu Beginn festgeschrieben, dass alle Länder in ihrer Migrationspolitik völlig souverän bleiben, meine Damen und Herren. Zweitens, die AfD behauptet, der Text sehe ein Menschenrecht auf Migration vor. Wiederum, völlig falsch. Der Pakt bekennt sich zu den allgemeinen Menschenrechten, und das sollte, glaube ich, für jeden anständigen Demokraten in diesem Haus hier eine Selbstverständlichkeit sein. Ein Menschenrecht auf Migration gibt es nicht und wird auch nicht in diesem Text gefordert. Da können Sie sich noch so aufregen. Ich sage Ihnen übrigens, schönen Gruß aus Düsseldorf. Ich habe dort auch mit Ihren Kollegen zu tun. Die befinden sich dort auf einem ähnlichen Niveau. Wir halten das aus, meine Damen und Herren. Herr Stamm, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Nein. Aber ich möchte Ihnen eins sagen zum Thema Menschenrechte. Und das ist vielleicht gerade spannend für Sie. Wenn weltweit überall den Menschenrechten Geltung verschafft würde, dann könnten wir viel einfacher abschieben. Aber so weit reicht wahrscheinlich Ihr Horizont nicht, meine Damen und Herren. Dritter Punkt. Die AfD-Fraktionsvorsitzende behauptet, der Pakt öffne der millionenfachen Einwanderung aus Afrika Tür und Tor. Auch das natürlich völlig falsch, denn das Gegenteil ist richtig. Sie haben das vielleicht noch nicht begriffen, an wen sich dieser Pakt in erster Linie richtet. Es geht um 190 Länder. Es geht um 190 Länder. Und wenn Sie sich mal die Situation, fahren Sie mal in die Länder, ich habe das getan, wenn Sie sich mal die Situation der Binnenmigranten dort ansehen, das ist eine ganz andere Situation. Wir erfüllen hier in Deutschland längst die ganzen Standards, die in diesem Text stehen. Die Länder sind weit davon entfernt. Und wenn diese Länder sich auch nur ein Stück weit uns entgegen entwickeln, dann sinkt damit natürlich der Migrationsdruck auf Deutschland. Das ist völlig logisch. Ah ja, völlig logisch ist, wenn ich die Hindernisse der Migration beseitige, also dass es den Leuten auf der Flucht besser geht, dann sinkt der Migrationsdruck. Habe ich ihn richtig verstanden? Nee, ja. Ich denke mal, er geht davon aus, dass die Leute dann halt nicht weiterziehen müssen und nicht weiterziehen werden. Das also, aber ganz kurz mal, das ist ein bisschen angelesen. Also um Flüchtlinge geht es dabei eigentlich gar nicht in dem Dings. Ja, das Also viele von den Sachen, wo er jetzt gesagt hat, völlig falsch, sind halt nicht so völlig falsch. Bei manchen Sachen kann man halt sagen, kann man so oder so auslegen, da hatte ich ja letzte Woche schon drüber geredet, es ist halt viel schwammige Formulierungen da drin, aber dann zu sagen so, nee, das ist vollkommen ausgeschlossen, das kann gar nicht so ausgelegt werden, das ist wiederum völlig falsch, weil es kann halt eben, irgendwelche Sachen können halt schon irgendwie anders ausgelegt werden, das ist dann halt wieder die Frage. Und das mit den Gerichtsurteilen, ja, mag sein, da will ich nicht genug drin, aber was auf jeden Fall halt eben sein kann, ist, dass es wieder so ein Stichwortgeber wird, wie halt eben die Istanbul-Konvention, dass man dann bei irgendwelchen Dingen aus der Tagespolitik dann die nutzen kann als Aufhänger, die ganze Zeit gebetsmühlenartig wiederholen, ja, wir haben ja das Ding unterschrieben und wir haben ja das Ding unterschrieben und wir haben das ja unterschrieben und wir haben es unterschrieben, wir haben es unterschrieben, quasi um irgendwie zu suggerieren, so nach der Mitte, wir müssen uns jetzt in diese eine Bewegung rein, in diese eine Richtung reinbewegen, weil wir da irgendwie zu verpflichtet sein, obwohl das halt im Regelfall dann überhaupt gar nicht stimmen muss. Ja, so genau kenne ich den Vertrag dann jetzt auch nicht, dass ich sagen könnte, das erfüllen wir wirklich schon oder nicht. Ne? Ja, in vielen Punkten sicher. Also zum Beispiel, wenn da halt eben drinsteht, dass man irgendwie die Zivilgesellschaft und die Gewerkschaften und sowas fördern muss und mit ins Boot nehmen muss, das machen wir auf jeden Fall schon. Ja, also da in dem Punkt kann ich auf jeden Fall sagen, erfüllen wir. Ja, ja und was ja mit Menschenrechten und so, klar, es gibt natürlich... Also nicht umsonst werden ja die Leute im Moment nicht mehr nach Dublin Abkommen irgendwie nach Rumänien oder so geschickt, weil da halt eben die Leute auch teilweise ja da irgendwie geprügelt worden sind und so. Ne? Also da gab es ja schon irgendwelche Sachen, die absolut nicht in Ordnung waren. Jetzt mal unabhängig davon, ob die Leute jetzt ein Recht hatten, nach Europa einzuwandern oder nicht, dass man die dann nicht irgendwie schlägt oder misshandelt, ist ja wohl hoffentlich auch nicht, steht ja wohl hoffentlich auch nicht zur Diskussion. Und ja, wenn die Leute sich an die Menschenrechte halten würden, dann könnte man die auch leichter wieder abschieben. Ist aber auch ein bisschen eine komische Begründung, weil ich meine, wenn sich alle Länder irgendwie an die Menschenrechte halten würden, dann würde ja auch da keiner fliehen. So, ne? Also, ja. Ja, es ist ein weiterer Appell an das Gute im Menschen. Aber da steht halt auch drin, wir verpflichten uns dies und wir verpflichten uns jenes. Ja, ich meine, das ist Stellung. Es stehen auch Verpflichtungen drin und so. Gerne erzählen, aber halt nicht, wenn man das unterschreiben muss und es wenig Möglichkeit gibt, da hinterher wieder von zurückzutreten. Ja, es ging auch diese Woche halt irgendwelche Aufstellungen durch die Gegend, mit was angeblich die Verschwörungstheorien da drin wären, wo dann da irgendwie behauptet wurde, dass eine von den Verschwörungstheorien wäre, dass wir irgendwie pro Jahr 2 Millionen Leute aufnehmen müssten oder so. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, habe ich noch nicht gehört, dass das da drin stehen würde. Dann halte ich so ein bisschen so für... Glaube ich, das sind ja auch komisch. Endlich mal wegen Verschwörungstheoretiker, aber ich halte die Tatsache, dass das irgendjemand behauptet, für quasi vorgeschoben, so nach dem Motto, ja, jetzt lass mal irgendwie erzählen. Wir haben auch die ganze Zeit so eine Rechnung von der UN angeblich, wie viele Menschen Europa noch ernähren könnte zusätzlich. Vielleicht haben die da irgendwie rumgerechnet. Aber da sind halt immer die Quellen. Ja, deswegen. Solche Sachen gibt es ja. Ne? Es gibt ja Leute, die dafür bezahlt werden, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als sich irgendwelche Dinge auszudenken, was man irgendwie auf der Welt rumbauen könnte. Aber diese Tatsache, dass das so ist und dass sie dahinter ihr Papier geschrieben haben und dafür ihr Gehalt kassiert haben, heißt ja noch nicht, dass das jetzt offizielle Staatsdoktrin irgendwie ist, dass ich da jetzt wieder nachrichten muss oder so. Also das ist dann teilweise so ein bisschen das, wo die Leute dann ein bisschen überreagieren. Also ich finde es auch komisch. Ich meine, diese eigentlich steht ja, wie gesagt, drin explizit, es geht nicht um Flüchtlinge. Andererseits ist man jetzt der Meinung, man müsste den Leuten grundsätzliche Menschenrechte garantieren oder so. Also irgendwie frage ich mich gerade, ob das überhaupt wirklich zu trennen ist. Ja, es ist natürlich jetzt der Begriff Migration, da benutzt, den man ja natürlich... Kann man nach trennen oder so, aber das... Den man ja erstmal halt für alles... Papier liest sich das so ein bisschen, als wenn es um Leute geht, die auf Urlaub sind oder so. Die man ja ein paar Jahre ins Ausland. Ja, die man ja erstmal für alles irgendwie benutzen kann, diesen Begriff Migration. Der ist ja relativ... Der sagt ja eigentlich nur, dass die Leute halt irgendwie wandern. Und ob die jetzt, okay, ob die jetzt dauerhaft wandern oder für eine kurze Zeit wandern oder so, ja... Ja, aber warte mal, wenn ich wander gehe, so in den Wald, ne? So. Zählt das auch? Was ist, wenn wir dann alle nach Berlin wandern? Nein, das auch? Nicht, meine Damen und Herren, der vierte Punkt. Es sei ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes. Auch das völlig falsch. Das kann schon allein deshalb nicht sein, weil gleich zu Beginn des Textes klargestellt wird, dass der Pakt eben nicht rechtsverbindlich ist, sondern eine Absichtserklärung zur besseren Regelung weltweiter Migration. Ich habe das gerade ausgeführt, wie wichtig es ist, dass wir eben etwas tun, gerade für die Standards der vielen, die als Binnenflüchtlinge oder in den Nachbarländern leben, damit sie nicht die Not haben und sich auf den Weg nach Europa machen. Ich dachte eigentlich immer, das wäre Ihr Anliegen. Sie entlarven sich hier als reine Verschwörungstheoretiker und sind gar nicht an der Sache orientiert. Die AfD behauptet, der Pakt fördere die illegale Migration. Völlig falsch. Im Gegenteil, wenn Sie mal sich die Mühe machen würden, den Text zu lesen, dann geht es genau darum, die illegale Migration zu bekämpfen. Und ich will Ihnen etwas sagen. Ich stehe als Flüchtlingsminister Nordrhein-Westfalen, ich stehe jeden Tag in der Verantwortung, auch was das Thema Abschiebung angeht, auch was das Thema Abschiebung von Gefährdern und Kriminellen angeht. Wir leisten, während Sie nur dumm daherreden, meine Damen und Herren. Und als jemand, der in der Praxis Tag für Tag damit zu tun hat, möchte ich Ihnen sagen, dass das, was in dem Pakt drinsteht, zum Datenaustausch, zur Identitätsklärung, natürlich ein Riesenvorteil in der Praxis wäre, dann würde es uns auch viel einfacher fallen, Gefährder und Kriminelle viel schneller loszuwerden. Sie sind diejenigen, die das verhindern wollen. Meine Damen und Herren, die Behauptungen der AfD sind falsch und das müssen wir gemeinsam auch vertreten und erklären. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Ich warne allerdings auf der anderen Seite auch davor, den UN-Migrationspakt zu überschätzen. Er ist eben nicht verbindlich, sondern eine Absichtserklärung, eine richtige Absichtserklärung, aber wir sollten ihn nicht überschätzen. Und deswegen stehen wir auch weiterhin in der Pflicht, tatsächlich etwas dafür zu tun, dass wir eine geordnete Einwanderung und Fluchtpolitik hier in Deutschland hinbekommen. Deswegen bin ich der FDP-Bundestagsfraktion ausgesprochen dankbar, dass sie jetzt noch einmal darauf hingewiesen ist, wie wichtig es ist, dass wir ein Einwanderungsgesetzbuch bekommen, was unterscheidet zwischen individuell Verfolgten, zwischen Kriegsflüchtlingen und denjenigen, die dauerhaft kommen wollen, die wir uns aber wie jedes andere Einwanderungsland auch selber aussuchen wollen, meine Damen und Herren. Wir brauchen schnelle Lösungen. Wir brauchen in vielen Punkten auch schnelle Lösungen. Deswegen wiederhole ich unsere Forderung nach einem nationalen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen. Die Bundesregierung hat sich zu lange ihre Zeit verplempert mit unnötigen Auseinandersetzungen über 30, 40 Leute, die an der Grenze zurückgeführt werden, oder über die Karriere von Herrn Maaßen. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, setzen wir uns mit den Kommunen, mit den Ländern, mit dem Bund an einen Tisch, bringen wir die notwendigen Dinge auf den Weg. Und ich sage das für Länderseite, ich sage es für Nordrhein-Westfalen. Wenn die Bundesregierung hier nicht aus den Buschen kommt, dann werden wir das aus den Ländern selbst in die Hand nehmen. Dankeschön. Tja. Ja, whatever. Ja, das ist sehr beliebig wieder alles gewesen. Ja, wir wollen irgendwie hart sein und Leute zurückweisen und so, aber eigentlich nein. Wir wollen ja Absichtserklärungen unterschreiben, dass wir das eben nicht tun wollen. Also da ist eigentlich einfach Energie verbrannt worden. Für nix. Ich finde es schon ganz gut, dass es mal auf den Plan gekommen ist. Also, dass man sich mal darüber unterhalten kann. Aber ich glaube auch, dass es richtig ist, dass die meisten Sachen davon schon bei uns erfüllt sind. Also wenn die Leute hier hinkommen, dann kriegen die ihre Grundsicherung. Erstmal. Ja, das, das ist auch wahr, ja. Ja, das ist längst so. Also, ja, aber ja, wenn das in anderen Ländern ein bisschen besser wird, da kann ich nichts gegen haben. Das ist vielleicht eine Frage, das muss man vielleicht mal gucken, wie sich das entwickelt. Andererseits will ich auch nicht unbedingt dafür plädieren, irgendwas auszuprobieren, wo man nicht weiß, wie sich es entwickeln wird. Das ist irgendwie auch doof. Ne? Ja. Ja, was natürlich bei diesen ganzen Absprachen und so auch immer wieder, ich meine, du kannst ja Absprachen machen, wie du willst. Du brauchst ja keinen UN-Pakt da irgendwie für, ne? Also, das ist auch, ne? Aber es kann auch immer mal jemand anderes was anderes reinlesen noch oder so, ne? Wie man jetzt zum Beispiel in die normale Beschreibung der Ehe auch eine Homo-Ehe reinlesen konnte oder sowas, ne? Zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt hier nochmal als kleines Kontrastprogramm fand ich das hier sehr gut, dass die Frau Bär hier anmerkt, dass es sowas wie einen linken Antifa-Flügel gibt, mit dem jetzt die Grünen in den EU-Wahlkampf gehen, weil, ja, also kann ich mir jetzt von anderen Parteien nicht so groß, also außer von der AfD natürlich, vorstellen, dass es irgendjemanden großartig juckt, dass die... Das Parteien ist dann mal wieder die vorhin schon erwähnte Ska Keller. Ja. Sven Giegold. Ah, der Giegold, ey. Der ist auch nur da, weil er nicht mehr wegzudenken ist, ne? Ja, ist auch einer von den richtig, richtig heftigen Christen bei den Grünen. Da gibt es ein paar. Und er ist einer von denen. Er hat auch damals mit dem Kretschmann zusammen so ein komisches Positionspapier verfasst, wo ich auch schon lange eigentlich mal was zu machen wollte. Jürgen Eckert kommt doch auch aus der Ecke, ne? Ja, die ist natürlich auch ganz stark da drin. Ja, aber dieses Positionspapier, das war schon ziemlich hanebüchen, weil stand da unter anderem so Dinge drin wie, ja, die Kirchen müssen das Privatleben der Leute irgendwie organisieren, weil wenn die Kirchen das nicht machen, oder gestalten war, glaube ich, das Wort, weil wenn die Kirchen das nicht machen, das Privatleben der Leute gestalten, dann macht es der Staat und das ist Faschismus. So als ob es nur diese zwei Wahlmöglichkeiten gäbe. Also entweder du kniest dich vom Staat hin oder du kniest dich vor der Kirche hin. Also knie dich mal lieber vor der Kirche hin. Fand ich. Ich frage mich gerade, wie hilfreich das ist, um irgendwelche Pöstchen oder Jobs zu bekommen, wenn man in der Kirche ist. Also hier in Dortmund war das ja immer so mit der SPD, ne? Wenn du nicht in der SPD bist, kriegst du auch keinen Hausmeisterjob bei der Stadt oder so. Das ist jetzt auch vorbei, irgendwie gibt es das nicht mehr so, aber. Ja, es gibt halt schon diese Netzwerke auf jeden Fall in den Kirchengemeinden, wo die Leute dann halt quasi eingeladen werden, sich da auch irgendwie politisch zu beteiligen, je nachdem, was da gerade irgendwie so die Ausrichtung ist. Also, das ist, denke ich, schon bei vielen, vielen so ein Weg, wie man in die Kirche reinfällt. Und die Frau Bär ist ja nun leider, was dieses Kirchending angeht, auch nicht so unbedingt die Beste. Also die hat jetzt bei der vergangenen Bundestagswahl habe ich auch fast nur irgendwelche Veranstaltungen gesehen, wo sie irgendwie in der Kirche rumgehangen ist und in irgendeinem Kuratorium von der Luther-Stiftung oder so ist die Dame auch aktiv. Also das ist auch so wirklich der eine Punkt, wo ich sie nicht so mag. Ansonsten finde ich sie ja ziemlich gut, die gute Frau Bär. Also gut, der eine Punkt und dann, dass sie Eintracht Frankfurt Fan ist. Aber ich hoffe ja noch, dass es bei ihr nur so... um sich beim einfachen Volk beliebt zu machen ist. Europa League. Ja, ich weiß. Ja, hier hat die Spiegel Online so ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, glaube ich mal, aber in ganz armseliger Weise, weil jetzt waren ja am Dienstag die Midterm Elections in den USA und am am Tag danach war halt bei Spiegel Online gleich irgendwie zu lesen, so, ja, hier, ist das nicht großartig, also nicht nur da, aber unter anderem auch da, ist das nicht toll, jetzt haben wir hier zwei Muslime irgendwie da dann im Abgeordneten, also im Repräsentantenhaus und dann haben wir hier irgendwie eine Lesbe und dann haben wir hier irgendwie eine Nachkommen von der Ureinwohnerin, wie sie das dann irgendwie geschrieben hatten, eine von den Nachkommen von Ureinwohnern, die da drin ist, irgendwie auch so eine ganz komische Formulierung, wo man wahrscheinlich mal nachgucken würde, feststellen würde, dass es da zig Leute schon von gegeben hat. Ja, und diese Popstar-Uschi hat doch auch ihren Wahlkreis gewonnen, da diese Cortez, ja. Alles sonst wie Castro, hast du nicht gesehen. Ja, genau, die Frau Cortez, die Rote. Genau. Unglaublich, dass man mit so einem Auftritt einen Sitz in einem Parlament holen kann oder in der Parlamentskammer, ist schon Das, was die Leute halt, also was halt Spiegel Online und so auch meinten, ist Frauen, so viele Frauen, das war natürlich ganz großartig. Da war dann das Gesabbere auf jeden Fall richtig groß. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis dann so ein paar Leute halt Aussagen, zumindest von der einen von den zwei Muslimen, gefunden hat, die nicht so ganz koscher waren, halt so Sachen mit irgendwie Israel, ich glaube, stand hier auch drin, irgendwie möge Allah den Leuten irgendwie helfen. Genau, Israel hat die Welt hypnotisiert, möge Allah, was im Original, die Menschen erwecken und ihnen helfen, die bösen Taten Israels zu sehen. Das war so ein Tweet. Und das wurde natürlich jetzt hier unter anderem Spiegel Online halt vorgehalten, dass sie sich da so freuen, dass die jetzt irgendwie da was zu sagen hat in Amerika. Und dafür gibt's dann jetzt hier halt diesen lächerlichen Abschwächungsversuch, indem man dann hier irgendwie sagt so, ja, aber das ist ja nur Israel-Kritik, das ist ja nicht Judenkritik. Und dann mit diesem Kram mit, und sie hat ja auch an anderer Stelle geschrieben, dass das israelische Apartheid-Regime da irgendwie da herrscht. Ne? Und ich sag mal, wenn sich jetzt irgendeiner von AfD hinstellen würde und irgendwas vom israelischen Apartheid-Regime reden würde, dann könnt ihr mir noch nicht sagen, dass die Leute dann sagen würden, so, ja gut, das muss man natürlich differenzieren. Das ist ja wiederum nur Israel-Kritik und so ein Kram. Im Leben nicht. Ach Chris, du bist ein hasserfüllter, trauriger Mann. Ich bete zu Gott, dass du Hilfe bekommst, dass, die du brauchst, dass du dein Glück findest. Was für eine nette Dame auch. Überhaupt eine gute, also allein dafür schon würde ich sagen, muss das unbedingt dann jemand in einem Parlament sein? Ich würde mich selber ja auch nicht in einem Parlament wählen. Ja, und das kann mir keiner erzählen, dass mit diesen Leuten alles in Ordnung ist, so dass man die einfach irgendwie an die Macht lassen kann und dass das schon ja nichts irgendwie, dass sie total demokratisch eingestellt und vernünftig irgendwie gesinnt sind für die Freiheit. Also habe ich berechtigte Zweifel. Und also das Mindeste, was ich da erwarte, ist, dass man sich dann nicht irgendwie hinstellt und sich das auch noch beklatscht. So nach dem Motto, jetzt wird die Welt besser hier. Wir haben mal wieder so eine mit Kopftuch und die hat jetzt was zu entscheiden. Also so eine Verblendung bei den Leuten. Ja, aber weißt du, das ist doch nichts Neues. Weißt du, so das, man hat dann einfach nur Leute, die damit weniger Erfahrung haben und deswegen reagieren sie da weniger hart drauf. Aber es ist dasselbe Zeug, was es schon immer gab. Und wenn Leute wie wir, die das schon einfach als größeres Bild betrachten, das irgendwie hervorheben, dann mögen das die Leute nicht, weil sie, keine Ahnung, das selbst nicht so sehen. Aber es stimmt ja. Ja, wer es nicht wusste, Linda Sasur war in Chemnitz. Okay. Nee, Linda Sasur hat den Women's March mit organisiert und mit gegründet, den Marsch gegen das Patriarchat in der Verkörperung durch Donald Trump. Ja, das ist ja auch wieder so ein Beispiel, ne? Die Dame, wie die wurde ja auch durchweg positiv berichtet, vor allen Dingen in Deutschland. Also ich hab von irgendwas, also von Cicero und so, von Axis Guten, da hört man auch was Kritisches, aber irgendwie von Spiegel Online oder so habe ich über die Dame bisher nur positive Dinge gelesen. Also ja, man liest dann Frauenrechtsaktivistin. Ja, genau, ja. Und Rechtsaktivistin oder so ein Blödsinn. Und da auch nochmal wichtig anzumerken, ne, das sind ja auch wieder so diese Sachen, die uns halt schon aufgefallen sind in früheren Streams, die wir schon besprochen haben, möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass die Dame ja auch auf dieser Unterschriftenliste von dieser Ausnahmsloserklärung aufgetaucht ist. Also, wie heißt die Bitch? Linda Sasur. Okay. Das Ausnahmslos war damals nach den Geschehnissen in Köln am Hauptbahnhof. Genau, so wo man ja dann gesagt hat, so, nee, wir wollen aber nicht, dass rassistisch vereinnahmt wird. Und das war dann sowas, was diese Dame hier mit unterschrieben hat. Ja, mit hochkarätigen deutschen Politikern und ne, diesen Frauenheinis da um Witzereck und die ganzen. Wisst ihr, das Ironische ist ja, dass Linda Sasur hier diesen Marsch, hier Women's March da gemacht hat. Das allein schon ist echt interessant, aber krasser ist halt, dass sie dann auf Twitter dann gemeint hat, sie würde lieben gerne irgendeiner anderen Frau ihre Vagina wegnehmen, weil hier sie halt eine Frauenschande ist und so, wie kann man nur. Ayan Hirsi Ali war das. Richtig, ja, eine Islamkritikerin. Und dann kommt sie halt an und wird überall gepusht. Da, genau das, weißt du, wenn man einfach nur die Person so sieht, kann ich natürlich nachvollziehen, warum Leute dann sagen, ja, okay, ist nichts Besonderes und was soll's, aber da ist schon sehr viel dahinter. Die Person sitzt nicht einfach nur so still und hat keine irgendwie Skelette im keine Ahnung, Zimmer, sondern ist halt richtig schlimm am Skelette sammeln und machen. Und weil die Frau so toll ist, möchte die Friedrich-Ebert-Stiftung dem Women's March und damit den Organisatorinnen ihren Menschenrechtspreis verleihen. Was dann halt zur Folge hätte, dass auch die Frau Sasur praktisch Trägerin des Menschenrechtspreises der SPD-Friedrich-Ebert-Stiftung wäre. Das ist mal wieder sehr reflektiert von der SPD. Wir haben hier die Webseite des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Ich weiß auch nicht, warum ich die Quelle gewählt habe, aber es war die erste, die mir dazu vor die Füße gefallen ist. Und das Foto war so nett. Ihr wird sich natürlich darüber beschwert, dass sie des Öfteren schon halt nah am Antisemitismus vorbeigeschrammt ist und diverse Dinge gesagt hat, die man, wie zum Beispiel das mit Frauen die Vagina wegnehmen, weil sie nicht islamisch genug sind oder weil sie nicht Frau genug sind oder so. Das ist halt ein Aufruf an die SPD, das oder beziehungsweise an den Vorstand der Friedrich-Ebert-Stiftung, sich das nochmal zu überlegen, ob man dieser Frau halt einen Menschenrechtspreis geben sollte. Ja, natürlich. Das, ja. Wenn das hast du, bitte. Alter, nee. Es gibt so viele andere bessere Leute und die werden halt einfach nicht in Betracht gezogen, weil solche Leute einfach besser ins Bild passen. Das ist so krank. Fräulein Tessa. Ja, Fräulein Tessa, wir erinnern uns vielleicht noch aus einem der letzten Streams an die Geschichte mit der goldenen Kartoffel, die, ich weiß, was, Pink Stinks? Oder nee, die neuen deutschen Medienmacher. Die neuen deutschen Medienmacher waren es. Die sehen alle so gleich aus, die Vereine. Na, auf jeden Fall haben die ja diese goldene Kartoffel ins Leben gerufen und wollten die ganz prestigeträchtig gleich an jemand Großen verleihen, an den Reichelt von der Bild. Der wollte die dann aber nicht, weil er diese Kartoffelscheiße irgendwie albern findet. Und dazu hat sich dann hier Frau Bücker, die ja schon des Längeren in der deutschen Netzfeminismus-Sphäre herumgeistert. Missy ist sie, ne? Sie ist Edition F. Edition F. Es gibt so viele von dem Scheiß und ich bin ein alter Mann. Naja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ich fürchte, dass der Herr Reichelt weiß, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, aber er besitzt nicht die Reife, die Kritik der goldenen Kartoffel anzunehmen und daraus lernen zu wollen. Also, ja, Spiele müssen erwachsen werden. Wenn er das nicht versteht, kann er nochmal den letzten Artikel von der Orkowski, glaube ich, durchlesen. Die hat doch darüber geschrieben, warum es keinen Sexismus gegen Männer und keinen Rassismus gegen Weiße geben könne. Und hat sich auch im Forum angefangen. Margarete Stokowski außerdem halt die Quelle der universalen Wahrheit ist. Das muss man auch so sagen. Also, was die sagen, stimmt halt auch. Keine Ahnung. Da kann man auch im Forum ein bisschen nachlesen, wie die Gegenargumente so sind. Warum nehmen die scheiß Feministinnen nie Kritik an und lernen daraus? Ja, warum? Weil sie nämlich diejenigen sind, die sehr beschäftigt sind damit, dass sie schon was Gutes tun. Und wenn du damit beschäftigt bist, was zu tun, dann kann dir keiner hinkommen und sagen, hey, kannst du das noch bitte machen? Dann kannst du sagen, nein, kann ich nicht, ich bin gerade schon beschäftigt. Ich glaube, wir haben halt nicht so offensichtlich recht wie die. Und der Grund dafür kann nur sein, dass wir keinen Witzpreis haben. Wir müssen auch so einen Witzpreis erfinden. Ja, und die Beschreibung von Theresa Bücker selbst auf Twitter ist so Chefredakteurin Edition F, so Femininja, Writer, Lover, Mother of M, Redefining Women, Sternchen, S-Media. So, ja, gut, Redefining Femin Media. Feminin, ja. Das ist Cultural Appropriation. Ja, Feminin, ja. Und Redefining Media. So, jetzt haben wir noch was zum Thema. Du gibst es uns heute aber echt bitte mit der harten Bürste hier. Zum Thema Bundestag paritätisch besetzen. Da gab es nämlich einen Antrag von der Linkspartei, der hier beraten wurde. Und dazu spricht jetzt erstmal diese Dame hier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf den ersten Blick kommt das, was die Linke hier beantragt, im Wohlfühlgewand daher. Sie erinnern an 100 Jahre Frauenwahlrecht und schreiben von wertschätzendem Umgang mit Frauen. Hinter der harmlosen Tarnung verbirgt sich dann aber die Forderung nach, ich zitiere, einer gesetzlichen Regelung zur Steigerung des Frauenanteils im Deutschen Bundestag oder deutlicher nach einer Frauenquote für unser Haus. Sie wollen das Wahlrecht ändern, weil sie finden, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht richtig wählen. Meine Damen und Herren Kollegen von der Linksfraktion, offenbar muss ich Sie erinnern, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Artikel 20, 2.1 Grundgesetz. Nicht von uns hier oder von Ihnen, vom Volke. Mit einer Quote würden wir dem Volk einen Teil seiner Souveränität nehmen und ein bestimmtes Wahlergebnis erzwingen. Wir dürfen uns aber doch nicht ernsthaft aufschwingen, klüger sein zu wollen als unser Volk. Ich erinnere weiter, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Artikel 38.1.1 Grundgesetz. Gleiche Wahlen, das ist genau das, wofür auch die Mütter unseres Grundgesetzes gekämpft haben. Den historischen Befürwortern des Frauenwahlrechts ging es schon davor darum, allen erwachsenen Menschen die gleichen rechtlichen Möglichkeiten zu demokratischen Wahlen zu schaffen, und zwar gerade unabhängig vom Geschlecht. Sie werfen diesen ehernen Grundsatz in die Tonne, weil ihnen der Wähler bisher nicht geschlechtergleich genug entschieden hat, weil ihnen die Wahlergebnisse nicht gefallen. Sie wollen verhindern, dass jeder Wähler auch künftig Kandidaten gleich welchen Geschlechts frei auswählen kann. Das wäre ein Rückfall in die Zeit vor 1918. Und um dem Ganzen das Sahnehäubchen aufzusetzen, wollen Sie die Entmachtung unserer Bürgerinnen und Bürger noch mit dem im Grundsatz verankerten Staatsziel der Gleichberechtigung der Geschlechter legitimieren? Zunächst, Gleichberechtigung bedeutet nicht erzwungene Ergebnisgleichheit, sondern gleiche Rechte. Ich verrate Ihnen etwas. Eine Quote wäre nicht Verfassungsauftrag, sondern ein Verfassungsbruch. Welche Denke steckt nun bei Ihnen dahinter? Sie glauben, dass Frauen sich im Politikbetrieb nicht aus eigener Kraft durchsetzen können. Sie stecken uns wieder einmal in die Opferschublade. Statt Bevormundung brauchen wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch Mandat. Ich weiß, wovon ich rede. Ich stehe hier um 12 Uhr nachts, spreche zu Ihrem Antrag und hoffe, dass mein knapp zweijähriger Sohn noch nicht wieder wach geworden ist und nach seiner Mutter fragt. Familienfreundlichere Tagungszeiten für das Parlament erwähnen Sie in Ihrem Antrag mit keinem Wort. Sie schreien nur nach der Quote. Im Übrigen, die Frage sei mir noch gestattet, wie weit wollen Sie mit Ihrer Bevormundung des Wählers eigentlich künftig noch gehen? Welche Quoten fallen Ihnen noch ein? Nach Verabschiedung des GroKo-Rentenpakets heute früh könnten wir über eine Quote für Vertreter der jüngeren Generation nachdenken. Andererseits haben die Jüngeren in den anderen Fraktionen heute auch kein Verantwortungsbewusstsein für jüngere Generationen bewiesen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass vielleicht das gesamte Denken in Gruppenzugehörigkeitsschubladen von gestern sein könnte? Sehr geehrte Damen und Herren von der Linksfraktion. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Sie vermarkten Ihre Quotenforderung öffentlich, auch unter dem so vornehm klingenden Schlagwort Parité. Während Sie Parité wollen, stehen wir für Liberté und Egalité, für Freiheit und Chancengerechtigkeit. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Danke. Ja, war, es ist verheiratet. Ja, also FDP würde ich deswegen nicht wählen, aber die ist auf jeden Fall ein gutes Gegengewicht zu Ria Schröder. Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Und jetzt FDP kenne ich auch noch nicht, aber okay. Jetzt haben wir hier nochmal was zum Aufregen, wahrscheinlich für unsere Zuschauer und uns zum Aufregen, nämlich die Dame von den Grünen, die jetzt dazu redet, zu dem gleichen Tagesordnungspunkt. Nicht wieder die von eben, oder? Nee, nicht wieder die von eben, die war ja aus Bayern, das ist jetzt hier Bundestag. Und ich bin auch aus Bayern, der da sitzt. Ich habe schon Angst gekriegt. Und ja, auf jeden Fall, man muss dazu noch anmerken, dass dieser Antrag ja gar nicht von den Grünen war, sondern von der Linkspartei, aber also das nur mal so im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch das jetzt anhört. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da plustert sich doch in aller Ernsthaftigkeit dieser AfD-Typ hier auf und sagt, es gäbe keinen Gleichstellungsauftrag. Und dann auch noch so tun, als wäre man Jurist. Das ist nicht der Poetry Slam, Frau Hassel. Das ist nicht der fucking Poetry Slam, es ist der Bundestag. Ach Gott. Ja, außerdem ist man, also der Redebeitrag von der AfD, der war halt als erstes und der hat ganz ähnlich gesprochen wie die Dame jetzt von der FDP. Also er hat halt auch gemeint, dass halt Gleichstellung und Gleichberechtigung nicht dasselbe sind. Und daran arbeitet sich jetzt hier die Frau Hasselmann ab, die allerdings auch nach der Dame von der FDP geredet hat. Also theoretisch könnte sie sich jetzt auch auf die Dame von der FDP beziehen, aber sie bezieht sich natürlich lieber auf den Typen von der AfD. Und das, was sie sagt, ist auch faktisch nicht korrekt. Also. Meine Damen und Herren, der kennt den Artikel 3 des Grundgesetzes, glaube ich, nicht. Ich lese Ihnen den mal vor. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und dann noch der Artikel. Ja. Und da sind wir jetzt halt an dem Punkt, wo die Leute halt eben denken, dass das ja ein Nachteil ist, wenn es da weniger Frauen gibt im Bundestag. Ja, aber vor allen Dingen hat sie jetzt auch bewiesen, dass wortwörtlich eben nichts von Gleichstellung drinsteht. Ne? Ja, das auch noch. Und es ist halt eben, ja, das, was sie halt eben, wie gesagt, diese Leute verstehen das halt als Nachteil. Aber es ist ja, es ist ja kein Gesetz, was die davon abhält. Diese ganzen... Es entsteht den Frauen kein Nachteil an Rechten. Ja. Sie haben all diese Rechte, sie könnten da... Ja, und auch man kann noch nicht mal so argumentieren, weil das ist ja auch das, was da immer mitschwingt, so nach dem Motto, dann wird ja nichts im Interesse der Frauen gemacht, weil es ja zu wenig Frauen hier gibt. Aber auch das ist ja faktisch vollkommen falsch, wie wir ja gerade hier bei uns ständig zeigen, mit diesen ganzen Sachen, Sexualstrafrechtsreform, Istanbul-Konvention, diesen ganzen Dingen, oder mit dem Unterhaltsrecht, wo ja die Regierung ja auf Anfrage von der FDP irgendwie ja, in die Antwort reingeschrieben hat, ja, die ganzen Regelungen, die wir haben, die sind aus den 70er Jahren. So, herzlichen Glückwunsch. Oder war es aus den 50ern sogar? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sind die schon uralt. Und ja, da ändert sich halt nichts dran. Warum ändert sich da nichts dran? Weil ihr halt diesen Überhang an Männern, die in diesem Parlament sind, die Mehrheit von denen trotzdem, wenn ihr auf die zugeht und denen sagt, hier, stimm mal so und so ab, hier ist ein Frauending, so, die euch das alles glauben, dass das alles wichtig und unabdingbar ist und was zum Teufel nicht was, oder selber irgendwie Angst haben, dass sie nicht als Frauenhasser dastehen oder was weiß ich nicht was. Diese ganze Sache hat halt so einen unglaublichen Zug, weil wir halt eben nicht in einer Gesellschaft leben, wo die Männer immer alles kriegen und jeder sich nur um die Männer Gedanken macht, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist eben der Grund, warum ihr da auch nicht mehr Frauen braucht. Und trotzdem die meisten von diesen frauenpolitischen Sachen noch nicht mal irgendwie in Frage gestellt werden. Artikel 3 Grundgesetz, Ziffer 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden. Denken Sie darüber mal nach. Ja, genau. Niemand darf danach benachteiligt werden. Und deswegen wollen wir jetzt Paritätsgesetz haben, damit die Männer dann benachteiligt sind. Think about it. Wäre ganz gut. Wäre aber ganz Mein Gefühl ist, auch Denken hilft da nicht weiter. So mancher macht das Brett vom Kopf zur Waffe. Meine Damen und Herren, der 19. Bundestag. Was redest du denn da? Was redet die denn da? Die redet doch wirr. Das Brett vom Kopf zur Waffe. Hat sie gerade irgendwie Leute, die nicht so gut denken können, diskriminiert? Oder? Von 30,9%. Das sind 218 Frauen von 709 Abgeordneten. Zuletzt hatte der Deutsche Bundestag in der 14. Legislaturperiode, nämlich 98 bis 2002, einen so geringen Anteil von Frauen im. Ja, und das war das Jahr, wo Sklavenherrschaft von Männern über Frauen entschieden wurde und keine Ahnung, Schwangerschaftsabtreibung verboten wurde und was weiß ich nicht noch was. Ne? In dem Jahr an, weil da war ja der Männerüberschuss so groß. Alter Schwede, ey. Im Parlament. Die weibliche Hälfte unserer Gesellschaft ist nicht ausreichend im Parlament vertreten und das ist ein Unding, mit dem wir uns nicht abfinden sollten. Das ist eine Behauptung, dass das irgendeinen negativen Aspekt mit sich bringt, kann man nicht beweisen. Und deswegen bringt es auch alles nichts. Mit der aktuellen Situation, meine Damen und Herren, mit einem Frauenanteil von 30,9% von Frauen hier, sollten und dürften wir uns nicht abfinden. Und ich hoffe, dass wir in der Breite des Parlaments bei den demokratischen Fraktionen Unterstützung von vielen Frauen und Männern finden, die Interesse haben, das zu ändern, meine Damen und Herren. Über die Einstellung zur Demokratie und zu demokratischen Institutionen, da brauchen wir sicherlich keine Belehrung von Seiten dieser Partei. Oh, ja, da lässt die Debatte wirklich tief blicken immer. Da lässt die Debatte immer tief blicken, ja. Ja, und vor allen Dingen auch in dem Fall, ich meine, du kannst doch die Belehrung von der FDP-Dame aufnehmen, die wir gerade gehört haben. Mhm. Die würde ja genauso gut passen. Feminismus gehört zum Programm jeden Tag aufs Neue und auch das lehrt uns, dass wir in Sachen Gleichstellung einfach jeden Tag klar dastehen müssen und dafür kämpfen auf allen Ebenen. Feminismus ist die Religion des Friedens auf allen Ebenen. Jo, Gegenwindmühlen, das Frühwindmühlen. Ja, wie war das mit den Radikalen? Was war radikal vorhin bei der anderen Dame von den Grünen? Die wollte irgendwie radikal umdenken oder ja. Radikal irgendwie radikal auf jeden verändern. Fall. Radikal nicht denken. Wir brauchen dringend mehr Frauen im Bundestag. Wir Grüne haben den höchsten Frauenanteil aller Fraktionen im Parlament und praktizieren Gleichberechtigung. Auch bei unseren Listenaufstellungen. Es wäre ein erster Schritt. Gleichberechtigung ist das, was die Grünen machen. Dieses alle raus und so, ne? Weil das Frauenplenum tagt. Das ist alles Gleichberechtigung. Wenn andere Parteien diesem Beispiel folgen. Aber, meine Damen und Herren, das ist bisher nicht der Fall. Und nur auf die Frage der Parteipolitik können wir uns nicht beschränken. Und deshalb ist es richtig und wichtig, einen inhaltlichen Prozess zu der Frage Paritätgesetz, zu der Frage Parteienfinanzierung und solche Fragen intensiv jetzt und hier zu diskutieren. Denn aus dem Artikel 3 Grundgesetz und dem innerparteilichen Demokratiegebot gibt es einen klaren Förderauftrag für uns alle. Und dass das eine Fraktion hier im Bundestag negiert. Für uns Frauen alle, ja. Sollte uns. Oder nein, vielmehr, weil es diesen Auftrag nicht gibt, aber das lesen die halt da rein. Nicht schrecken, daran intensiv zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nochmal alle schön hinter der Wagenburg sammeln, weil es geht ja gegen die böse AfD. Die das anders will. Und deswegen sind alle, die mit mir hier auf der grünen Waldlichtung stehen, Helden und Gewinner und machen alles super. Tja, also wenn die AfD Wenn die AfD wüsste, was gut für sie ist, würde sie diese Tante auf Dauerschleife laufen lassen mit diesem Kram. Und dazu am besten die Widersprüche, die sie da gerade gemacht hat, auf Loop laufen lassen und dann diesen... Warum sehe ich Uhrwerk Orange vor mir? Und dann diesen Spruch von wegen, dass die AfD quasi das Gegenteil von dem darstellt. Weil ich habe selten so eine Wahlempfehlung gehört wie in diesem Vortrag von der Dame jetzt. Also zum Glück wissen wir es ja besser, dass es nicht nur die AfD ist, die lesen kann und nicht wahnsinnig ist. Aber ja, wenn die wüssten, was gut für sie ist, würden sie es so hinstellen. Weil mit der Dame geht das ja, die behauptet das ja auch, dass das die Einzigen sind. Trotzdem ist der Antrag der Linken, das will ich an der Stelle sagen, nämlich die Bundesregierung aufzufordern, uns ein Paritätgesetz vorzulegen, reichlich unsouverän. Ich verstehe das an der Stelle wirklich nicht. Ich finde, wir sollten darüber reden. Wir sollten auch nicht nur reden, das tun nämlich ganz viele öffentlich. Wir sollten auch endlich handeln und gucken, wie wir dazu kommen, ein Paritätgesetz zu verabschieden. Aber ich habe keine Frauen einfach gesagt, so, wir wollen daran, das. So, mach mal, ja. Super. Ja, genau. Naja, die haben wahrscheinlich aufgezählt, deren Glaubenssätze halt, ne? Also dass das ja so ungerecht ist und dass das ja bedeutet, dass die Leute alle überhaupt gar nicht repräsentiert werden und so, weil sie auch repräsentative Demokratie nicht verstanden haben. Und ja, und dann sagt man halt so, ja, dann macht mal, jetzt werdet hier mal tätig. Und dass sie es nicht selber hinschreiben, ist auch klar, weil wenn sie nämlich selber schreiben würden, was sie wollen, dann kannst du ja beigehen und sagen so, ist das jetzt verfassungsmäßig überhaupt in Ordnung? Und dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit zum Schluss kommen, nein, ist es nicht. Aber dadurch, dass du nur sagst, so, das ist total ungerecht, jetzt tut mal was. Da können sich halt die Leute hinstellen und sagen so, das ist total ungerecht, wir müssen was tun. Der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung auffordert, uns was vorzulegen. Ich finde, das ist das originäre Recht des Parlaments und da sollten wir auch so souverän sein, das zu tun. Das stört mich an eurem Antrag, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen zu defensiv. Und lassen Sie mich diese Debatte, die gerade erst anfängt und ich hoffe, mit aller Intensität geführt wird, in allen Fraktionen, bei uns können Sie sich darauf verlassen, schließen mit einem Zitat von Elisabeth Selbert, einer der Mütter des Grundgesetzes. Die hat 1981 gesagt, die geringe Beteiligung von Frauen in Parlamenten ist ein Verfassungsbruch in Permanenz. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, daran zu arbeiten, dass das anders wird. Die Rede von Petra Nikolaus. Ja, früher waren auch schon Frauen doof. Also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der zitierte Satz Grütz ist. Ja. Also Verfassungsbruch, das... Die Verfassung sagt doch, dass alle gleich sind. Ich ja, aber Kopf, manche ey. Sind gleich, ja. Ich krieg Gedankeninception. jetzt bin ich auch noch dran. Ja. Ich, das hier finde ich eine Geschichte, die viel zu wenig. Finde ich auch. Viel zu wenig Traktion bekommen hat diese Woche. Ja, definitiv, weil gerade was diese ganze Wahlsache angeht, also ich war mir eigentlich immer ziemlich sicher, weil ja auch viele Leute meinen so, ja, ich war wählen, aber mein Ausweis wurde gar nicht kontrolliert und so. So als ob das alles so riesig schlimm wäre, aber man muss halt wissen, wir sind hier in Deutschland, ihr kriegt diese komischen Karten zugeschickt und die Leute können dann schon davon ausgehen, dass wenn ihr diese Karte halt mithabt, ihr dann auch seid, wer ihr vorgebt und selbst wenn das jetzt irgendjemand anders machen würde, die Wahrscheinlichkeit, also da hat man eine Stimme dann mehr abgegeben und dafür hat man sich dann ordentlich strafbar gemacht und deswegen gehen halt die Leute natürlich auch davon aus, dass das dann im Regelfall eher nicht passieren wird. Ich glaube, schwierigere Sachen sind eher so Dinge wie Briefwahl mit irgendwelchen Altenheimen oder so. Ne? Also da würde ich mir viel mehr Gedanken machen, dass da irgendwie drauf Einfluss genommen wird oder so. Und aber jetzt so, wenn du zur Urne hingehst, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man dann auf jeden Fall da alles mit rechten Dingen zugeht, weil das ja auch nachgeprüft ist. Und weil man da ja auch hingehen kann und gucken kann, wie die Leute auszählen und so, jetzt auch als jemand, der jetzt nicht dem Wahlverstand angehört, ne, das ist ja ganz wichtig, falls ihr das noch nicht wisst, es hat jeder halt eben das Recht, dahin zu gehen, wenn diese Stimmzettel ausgezählt werden und sich das halt anzugucken, was da passiert. Also jetzt prinzipiell erstmal kann, klar, wenn man sich natürlich da daneben benimmt oder so, dann kann man mit Hausrecht irgendwie verwiesen werden, aber so ganz generell ist das halt ein Recht, was man hat in Deutschland. Hm. Und deswegen bin ich halt schon davon ausgegangen, dass es eigentlich an dieser Urne keine Möglichkeiten gibt, da, also dass da halt alles richtig zuläuft. Und wenn ich jetzt hier irgendwie lese, da werden irgendwelche Sachen einfach hochgerechnet, so nach dem Motto, ja, ist doch eh egal. Weil, geschätzt. Ja, ja, eben, das heißt es ja quasi im Endeffekt. Ne? Also man geht dann irgendwie davon aus, aus irgendwelchen Gründen, dass es dann so sein müsste. Also mal, um einen Einstieg auch da in das Problem zu schaffen. In Frankfurt ist bei der Landtagswahl vor 2 Wochen ist es in einem Dutzend Wahlbezirken zu Pannen gekommen. Also es wurden Parteienergebnisse untereinander vertauscht, Zahlen verdreht, ganze Stapel Stimmzettel nicht ausgezählt. Und was ich halt den krassesten Satz in dem Artikel fand, außerdem seien in einigen Bezirken die Ergebnisse nur geschätzt worden, was zur Differenzierung von jeweils mehreren hundert Stimmen gegenüber dem tatsächlichen Wahlausgang verführte. Die Stadt Frankfurt hat in der vergangenen Woche die Wahlergebnisse geprüft und mehrere der 490 Stimmbezirke neu ausgezählt. Das Frankfurter Wahlamt wollte momentan nicht mitteilen, um wie viele Stimmen das Ergebnis jetzt korrigiert werden muss. Besonders interessant, weil die Grünen mit gerade mal 94 Stimmen vor der SPD die zweitstärkste Partei geworden sind. Könnte da also vielleicht auch nochmal eine Veränderung geben. Aber richtig krass finde ich, dass komplett ausgebliebene Ergebnisse seien aufgrund der Resultate in benachbarten Stimmbezirken geschätzt worden. Diese Praxis sei üblich und auch bei früheren Wahlen schon so gehandhabt worden, sagte Hauptamtsleiterin Regina Fehler. Wollte ich gerade sagen, das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gehört. Dass sie ja nicht so schnell wären und dass sie dann eben erstmal Schätzdaten rausgeben würden. Aber so 2 Tage oder so danach sollte aber eigentlich alles ausgezählt werden oder sein. Ja, normalerweise am gleichen Abend noch. Also du hast halt irgendwelche Hochrechnungen erstmal, aber die hast du ja nur so lange, bis das Ergebnis feststeht. Ja, aber wie kann denn aber auch Zeug einfach, also wie kann nicht Wahlzettel vergessen? Stapel von Wahlzetteln. Nicht auszählen. Wie kann ich so, das ist mir ein absolutes Rätsel. Auch ein Rätsel. Weil so ein bisschen wie du, Chris, habe ich gedacht, wenigstens das wäre noch halbwegs irgendwie so, wie es sein sollte. Aber ich überlege mir halt die Analogie, wenn ich jetzt ein Selbstständiger bin und sage, oh, dieses Jahr möchte ich eigentlich nicht auf das veranlagt werden, was ich irgendwie wirklich verdient habe. Und dann werf ich meine Unterlagen weg und sage, schätzen Sie doch bei meinem Nachbarn bitte meine Steuer. Ja? Oder wie genau? Also in so einem Land, dass den Leuten halt die Buchführung ins kleinste Ding irgendwie reinschreibt, was sie machen wollen, dann hinzugehen und zu sagen, ja, das machen wir immer so. Wir schätzen die Stimmen dann, wenn wir die nicht finden und dann geht schon, vertraut uns. Ah, nicht so genau hingucken. Ne? Und es hat so wenig Resonanz gegeben darauf. Das wundert mich wirklich. Es sind zum Beispiel irgendwie in einem, also es sind vor allem halt, man kann auch noch den Blickwinkel nehmen, dass es vor allem zu Lasten von CDU und AfD gegangen ist, lustigerweise. Also irgendwo hat die AfD in einem Bezirk nur 2 Stimmen bekommen oder die CDU nur 0,9. Und das ist einfach so gemeldet worden, ohne es halt nochmal zu überlegen. Die machen da auch irgendwie die Software natürlich mitverantwortlich, die sie da neu ausprobiert haben und so. Aber Entschuldigung, ja. Bla bla. Ja, das. Also wie das also ein bisschen dauert, das habe ich schon mal gehört. Und ja, es geht ja darum, dass das Parlament dann am Ende richtig zusammengesetzt wird. Deswegen. Ja, es dauert ja, aber im Regelfall nicht mehrere Tage. Im Moment, also, aber im Endeffekt sollte es natürlich immer noch ausgezählt sein. Korrekt, ja. Ja, es wird ja, also, am gleichen Abend noch ausgezählt. Und das einzige Grund, das nochmal rauszufischen, um das irgendwie nochmal nachzuzählen, ist, wenn sie irgendwelche berechtigten Zweifel daran haben, dass das stimmt. Und im Regelfall werden die Sachen einfach dann eingelagert und dann irgendwie nach Ablauf von dieser Frist, wo man das vorhalten muss, werden die dann einfach gehäckselt und weg sind die Stimmzettel. Ne? Also Naja, also richtig, ich will das auch nicht gut reden, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass irgendwie Leute irgendwie so tausende Packs gemacht haben von den Stimmzetteln und haben sie irgendwie 10 Stück davon irgendwie liegen lassen oder sowas. Aber ja, gut zu entschuldigen ist das natürlich nicht, weil so groß sind die Wahlbezirke und es sind irgendwie 5.000, 6.000 Leute oder so. Da sollten nicht so viele Stimmen wegkommen eigentlich, ne? Eben, dass es halt auch gleichzeitig in mehreren Wahlbezirken passiert, das macht mich schon stutzig. Ja, da müssen wir mal auf die Zusammensetzung der Leute gucken, weil wenn da zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie keiner von der AfD dabei war oder so, dass die anderen sich darauf einigen, dass die Hälfte der AfD-Stimmen auf sich verteilen oder so, das würde ich mal nicht so als komplett aus der Welt beurteilen. Schon ja, das wäre so. Natürlich ziemlich krass auf jeden Fall. Also die Leute, die das gemacht haben, machen sich auf jeden Fall strafbar. Also es ist auch kein Kavaliersdelikt. Und ja, also ist schon übel, weil normalerweise, ich meine, du hast ja gerade extra auch ja die Leute, die ausgesucht werden quasi, die dann da in diesem Wahlvorstand sitzen und halt nicht irgendwie eine Gruppe von 5 Freunden oder so, damit die sich natürlich auch alle gegenseitig auf die Finger gucken können und klar, dass man mal irgendwie Sachen falsch einsortiert oder so, das passiert sicherlich mal, aber dass man irgendwie ganze Stapel nicht zählt oder so, nee, also das passiert auf jeden Fall nicht. Ja, sollte jedenfalls nicht. Ja. Naja. Ja, hier im Deutschlandfunk, mittlerweile bei Pocket als Empfehlung hinterlegt, ein Angriff der Frau Sabine, eine Verteidigung der Gender Studies von Frau Sabine Haag, Professorin oder so, ihres Zeichens. Ja, ich habe die sogar schon mal, ich habe die schon mal live erlebt, die Frau Haag. Die war nämlich damals auch im Bundestag, als ich da mal im Bundestag war bei den. Ich habe mir das Geschwaller auch schon angeguckt, ein bisschen auf YouTube und auch mal was zusammengeschnitten gehabt für ein Video. Ja, die so ist nicht besonders helle, die gute Frau, das ist auf jeden Fall richtig. Sie sagt ja, nicht hier, das, was ja, sie sagt. Ja, wirft doch irgendwie mit, wie soll man sagen, mit Fremdwörtern um sich oder vor allem mit Formulierungen, die so ein bisschen intelligent klingen sollen oder so. Huch. Ja, und jetzt Gender Studies hat uns Frauenwahlrecht gebracht, oder was? Und da haben sie jetzt hier wieder so ein Bild dabei, was kein Bild aus Deutschland ist, weil es ja auch solche Bilder aus Deutschland nicht gibt, weil es in Deutschland nicht so gelaufen ist, wie sie immer wieder behaupten. Also ich meine, 1918, ja geil. Gab es vielleicht davor überhaupt keine Demokratie in Deutschland? Oder es gab schon eine, aber halt nicht komplett. Kam sie, glaube ich, auf diese Sache mit den Studien auch nochmal drauf, das war irgendwie falsch. Studieren war viel eher für Frauen erlaubt in Deutschland, als sie das angegeben hat. Ja, aber vor allen Dingen verteidigt sie die Gender Studies ja eben dann mit den ganzen Frauensachen. Das ist einmal irgendwie ein bisschen sowieso fragwürdig. Ja, und auch vor allem, und dann ganz besonders eben damit, dass das alles Rechte wären. Das ist alles aus einer rechten Tradition geboren. Ja, das war damals halt auch so. Das sind alles Rechte, da gibt es auch gar kein Vertun. Ja. Ja, die kommen aus der rechten Ecke. Und klar, wenn man sich überlegt, dass das Gegenteil dann vielleicht auch wirklich von Marx ist oder so, ne, links, ganz links ist, dann kann man diese Sichtweise auch verstehen. Aber ja, aber das war damals so. Auf jeden Fall auch Sinn und Zweck von dieser Veranstaltung, bei der ich da war. Da ging es um Homosexualität und Antifeminismus. Also quasi, sie hatten dann erst irgendwelche Beispiele von Leuten, die geprügelt werden irgendwo in Russland oder so, weil sie schwul sind. Und davon haben sie dann irgendwie den Bogen geschlagen auf: Ach ja, und in Deutschland mögen irgendwelche Leute Feminismus nicht. Und das so nach dem Motto, in einen Topf geworfen, umgerührt, das sind quasi die gleichen Leute. Also die Homosexuelle prügeln, das sind die Leute, die was gegen Feminismus haben und umgekehrt. Und absolut ist das die Verbindung irgendwie. Und das haben die gemacht im Bundestag, die Grünen. Ja, und die evangelische Kirche hatte vorhin die, was war das nochmal, mit den mit Paragraph 219a und die Organspende sind noch. Ja, und Rechtspopulismus war da auch mit bei. Ja, aber auf jeden Fall schmeißen die zusammen, Themen zusammen, die nicht so richtig zusammen gehören. Und die Kritik vieler Leute ist ja auch gar nicht rechts oder so. Klar gibt es das auch. Und vielleicht auch jetzt nicht allzu wenig oder so, aber weiß ich nicht. Also grundsätzlich ist das nicht so. Und damit kann man mal sehen, also wie die ihr Fach verteidigt, ne? Also überhaupt nicht. Mit nichts Positivem hat die ihr Fach verteidigt, sondern nur, ja, so im Prinzip mit der Angst vor rechts oder so. Und also auch nach dieser Verteidigung würde ich sagen, habe ich jetzt keinen Grund gesehen, dass man die Gender Studies aufrecht erhalten müsste. Weil darum geht's ihnen ja, sie haben ja die Hosen voll, ne? Ja. Ja, ich glaube, es war hier, genau, Theresa Bücker von Edition Eifrei hat darüber geschrieben, wie schlecht das natürlich für Kinder und aber auch für Eltern ist, wenn sie mit ihren Kindern zu wenig zu tun haben und so, und natürlich auch für Männer und so weiter. Also, wie konnte bloß die Vorstellung entstehen, Männer hätten keine Beziehung oder eine weniger intensive Beziehung zu ihren Kindern oder so, hat sie unter anderem geschrieben. Ja, und das habe ich mir wohl angehört, durchgelesen. Finde ich, aber sonst ist mir nicht viel hängen geblieben. Ich fand nur, dass, ich weiß nicht, ob du den auch dabei getan hast, den Artikel so schön dagegen, in dem es darum ging, was Männer verdienen müssen, damit sie von Frauen ausgewählt werden. Ach so, ja, das hatte ich auch gelesen, die Woche über hatte ich auch geteilt. Aber das ist ja nicht so klar, wie man gleichberechtigte Elternschaft leben können soll, wenn man gar nicht gleichberechtigt ausgewählt wird. Ne? Ja, fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zweifelhaft ist natürlich schon irgendwie gewesen, diese Quelle jetzt von dem anderen Artikel. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht mit reingepackt. Ja, das war irgendwie die Webseite XY irgendwie so. Und aber auch unabhängig davon wird ja bei gleichberechtigter Elternschaft für Männer, denen werden ja ohne einen Stein in den Weg gelegt. Das ist doch lachhaft. Ja. Ja, irgendwie zu fordern. Ja, sie hat dann irgendwie, glaube ich, noch geschlussfordert, dass Männer sich da eben mehr für einsetzen müssten. Ja. Okay. Ne? Wenn sie dann nicht zum Frauenhasser erklärt werden, vielleicht, ne? Aber sonst ist das ja nicht zu erwarten unbedingt. Ach, ja, Gaming. Mal seit langem mal wieder Gaming. Red Dead Redemption 2 ist raus, bekommt eigentlich ziemlich gute Noten und hat dann seinen ersten kleinen Skandal verursacht. Und ich fand es einfach so lustig, wie die Gaming-Presse sofort wieder auf den Blödsinn anspringt. Also es gibt wohl eine ziemlich nervige, aufdringliche Frauenrechtlerin in einer der Hubs, also der Städte. Und irgendjemand hat ein Video online gestellt, wie er, nachdem er 100 Mal an der Tante vorbeigelaufen ist und sie ihm jedes Mal die gleiche Kassette gedrückt hat, sie einfach erschießt. Er hat das Video online gestellt und dann gab es natürlich ordentlich. Du, das geht ja noch weiter, okay? Der hat dann einfach so einen Supercut gemacht davon, was er alles mit der machen kann. Der scheucht die durch die Stadt, wirft ein Lasso auf sie, zerrt sie durch die Straßen, nimmt sie und wirft sie Krokodilen zum Fraß vor, er packt sie auf Gleise. Es ist echt lustig. Das ist dann daraus geworden, weil nichts lieben ja so Leute mehr, als wenn sie irgendwo in ein Wespennest stechen. Und klar, die auch gleich richtig anfangen zu fliegen. Ja, aber dem Typen wurde dann einfach der YouTube-Account gesperrt. Einfach weg, weißt du, weil er ein Spiel gespielt hat, was er nicht mal selbst programmiert hat, wo er Sachen gemacht hat, die möglich sind, ein Spiel zu machen. Und es ist auch nicht wirklich eine Belohnung, die man dafür bekommt, weil man trotzdem jemanden getötet hat und das Spiel hat ein Karma-System. Aber was weiß ich denn? Meine Fresse, Alter. Er hätte auch einen schönen Kommentar geschrieben auf Twitter, ne? Dass er irgendwie rumläuft, stundenlang irgendwelche Männer umlegt und ja, alles ist in Ordnung. Und sobald da irgendwie eine Perle dazwischen kommt, erst recht eine Feministin, ja, da oben nicht, dann gibt es irgendwie Probleme und Ärger und der ganze Kanal wird gelöscht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber ihr wisst Bescheid, aber wer nicht Bescheid weiß, ist offensichtlich halt mal wieder in die Medien. Weiß Weatherboard, Red Dead Redemption Players are excited to attack and kill feminists in the game. Die sind excited to attack and kill anything that moves in the game, das irgendwie ein Ziel von ihnen ist. Ja. Und keiner von, also. Vielleicht werden sich ein paar Leute den Spaß draus machen. Ja, und? Red Dead Redemption beating up annoying feminist video reactions. Red Dead Redemption game criticized over killing of suffragette. Wo habe ich gehört, dass es auch so eine Art kleiner interner Wettbewerb wäre, was man alles mit den NPCs machen kann. Hm. So. Ja, aber diese gnadenlose Bereitschaft mit dir, das sofort wieder zu so einem Gender-Thema aufgeblasen. Ja, das ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, dass die Medien immer noch auf die gleiche Leier an. Also das ist jetzt 4 Jahre her mit Gamergate in der ganzen Geschichte und die gleiche Nummer funktioniert immer noch, ohne dass die Medien was gelernt hätten. Aber das kann der Entwickler doch nicht gewusst haben. Naja, ich meine, du tust eine Feministin in ein Spiel, wo du jeden Charakter umlegen kannst. Das heißt, sie ist genauso bedroht wie alle anderen neutralen Charaktere und weniger bedroht als die vom Spiel als böse gekennzeichneten Charaktere. Es ist doch eine ganz einfache Rechnung. Und es ist am Ende auch kein Mensch, sondern es ist eine Ansammlung von Pixeln und Positionsdaten. Okay, aber dann kann ich aber auch eine, kann ich aber auch eine Kellnerin umlegen oder sowas. Ja, eben. Okay. Ja, ich meine, das ist ja auch. Ja, ja, das Spiel ist darauf aufgebaut, also im ersten Teil, dass du halt irgendwie ein Outlaw sein kannst. Ja, es ist halt GTA im Wilden Westen, weißt du, so da. Bitte sehr. So, und es ist halt echt einfach kindisch, Alter. Dudler, erhebt euch. Ich verstehe das nicht. Du hast Leute, die sagen hier, wir brauchen mehr irgendwie Politik in Videospielen. Dann bekommen sie mehr Politik in Videospielen. Wir brauchen mehr Freiheit in Videospielen. Dann gibt's mehr Freiheit in Videospielen. Dann kombiniert man die zwei Elemente leider nicht so, wie das Mainstream-Ding will, ne? Und dann, ah, scheiße. Wäre doch mal echt geil, wenn es irgendeine, keine Ahnung, eine Consumer-Revolte gibt, so eine Bewegung, weiß nicht, die dann sich hinstellt und sagt, guck mal, ich finde das nicht okay, dass ihr da so Politik in meinem Namen betreibt, ich bin nicht euer Schild und so. Na, keine Ahnung. Gibt's bestimmt nicht. GeForce RTX XOC White Gamer. Kritik an Produktnamen sorgt für Änderung. Ja, genau, weil das ja, der Name. Das sofort, der, ne? Name. Ja. Der Name. What's your game? My game is Galax. Uiuiui. Das ist wohl die Schwierigkeit. Ja, er hat halt ein weißes Gehäuse und man hat es hier als weiß bezeichnet. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja, ich meine, ja, aber ich meine, ist die Grafikkarte denn gut? Also Galax sagt mir gar nichts. Hört sich nach was Chinesischem an. RTX, EXOC, sagt mir auch gar nichts. Tja, GeForce gehört da eigentlich eine Zahl dran, oder nicht? Nee. RTX ist, glaube ich, die neueste Dickste. Meinst du, die Chinesen saßen dann da und haben sich gesagt, oh, lass uns benutzen Weiß? Sie haben auch im Kopf eigentlich kaufen. Sie haben auch im Kopf gemeint, das sollte eigentlich Garrix heißen, ja, aber dann haben sie ein L geschrieben, so. Garrix. Garrixy. White Gamer, ich meine, die ist halt weiß und sie ist für Gamer. Verfickt nochmal. Guck mal, das ist eigentlich auch nur eine Version von derselben Grafikkarte in einer bestimmten Ausführung. Das ist wie ein iPhone S. So, das ist einfach nur eine andere Version. Aber es ist nicht irgendwie jetzt nur für Weiße gemacht. Bitte hört auf. Aber guck doch mal den privilegierten Insel, der da rumsteht und sich die anguckt. Der denkt sich doch hier meine Privilegien. Probiert so. Wie eine Person of Color. Ist appropriated der oder kommt, ist es vielleicht ein marginalisierter? Margarinalisierter, Alter. Ich muss auch White Power genannt oder so. Oh Gott. Tag ist schon. Weißt du, ich meine, stell dir einfach vor, du arbeitest dein Leben lang als Ingenieur und entwickelst diese Technologie, die einfach Magie gleichkommt. Und dann kommen irgendwelche gammligen Leute und meinen, hey, guck mal, da steht Weiß drauf, lass mal aufregen. Was ein Scheiß. Bundeswehr und Berater, mehr Geld und mehr Fragen von der Leyen. Ja, die Ulalalala hat ja einen Untersuchungsbericht bekommen über ihre komischen Vorgänge da. Den hat sie zur Verschlusssache erklärt. Deswegen wisst ihr da vielleicht nichts von. Und jetzt hat sie aber mehr Fragen bekommen und darf, vor allen Dingen darf sie ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das heißt, sie kann jetzt 4 Panzer anschaffen und dafür kriegt sie tatsächlich Schulterklopfen. Frag mich mal, wieso einer dafür Schulterklopfen bekommt, dass das was Tolles ist, irgendwelche Sachen anzuschaffen. Aber so funktioniert das offensichtlich bei der Bundeswehr. Es ist nicht so einfach da, solche Vorgänge. Ja, und da bei den für ihre Beratergeschichten hat sie sich ein bisschen entschuldigt und dann haben sie ihr in der Tat aufgestockt. Also wie die Ulla das macht, habe ich keine Ahnung. Entweder kann die zaubern oder die geht mit den Aalen im Bett oder ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, also, ich finde, einfach die dieses ungeheuerlich, die müsste eigentlich rausfliegen und zwar achtkantig, meiner Meinung nach. Würde ja, ich auch sagen, aber ich denke mal, das Hauptproblem... Sachen in den Arsch gesteckt und das Geld auch noch oben drauf. Ja, das Hauptproblem bei ihr ist wahrscheinlich einfach die Tatsache, dass du ja der Vorzeigefrau jetzt nicht irgendwie die Karriere kaputt machen kannst. Weil die Ulla kann alles, will alles, macht alles. Und ja, wenn das auch wirklich nur eine Geschlechtssache ist, ja, dann finde ich es wirklich auch nicht wie mehr belustigend oder so. Also, das ist doch wirklich nur peinlich, was da abgeht. Ja, ich glaube, ganz genau so wird das laufen. Also, das ist bestimmt der Grund, warum die gute Frau noch da ist. Ich kann es auch nicht anders erklären, eigentlich, ja. Das, ja, mit der Merkel ja ähnlich, dass man einfach eine Frau nicht schafft oder so, ne? Ja. Das habe ich auch nur mit reingenommen, weil der Kachelmann hat da so einen geilen Bericht noch über dieses Problem mit den Dieselfahrverboten. die jetzt offensichtlich ja voll durchgezogen werden auch. Und zwar hat er beschrieben, dass es irgendwie mit den Standorten der Messstationen viel mehr zusammenhängt als mit der wirklichen Verschmutzung in den Städten und überhaupt mit der allgemeinen Wetterlage auch. Und da kann er jetzt schon absehen, dass der, weiß ich nicht, der kalte Winter oder der nächste kalte Winter, dass die Werte senken wird. Das heißt, dann wird die Politik dann als Erfolg verkaufen, der Dieselfahrverbote oder sowas. Also der Kachelmann, das ist bei der Telekom, macht er das, glaube ich, bei der T-Online schreibt er, deckt das ziemlich intensiv auf. Ich weiß nicht, wenn wir den Link noch drin haben, ich habe ihn ja geschickt. Also das empfehle ich mal auf jeden Fall zu lesen. Und das ist vielleicht auch die bessere Argumentation in diesen Streitereien um Dieselfahrverbote, die sowieso nicht unbedingt sein müssten. Also die Stadt kann alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um die Luft sauberer zu kriegen oder die Werte runterzukriegen. Und dass es ausgerechnet Dieselfahrverbote sein müssen, ja, weiß ich nicht. Das ist nicht zwingend vorgesehen, glaube ich. Ne? Tja, da habt ihr es. Okay, das ist irgendwas von Heise Online, aber... Was ist denn das? Glasfaser. Irgendwas mit Glasfaser, das war auch von dir auf jeden Fall, Mammon, aber... Ja, ich weiß, ich merke schon nicht, jetzt kommen die ganzen Links von mir. Das war von den Wirtschaftsweisen, die das doch sehr in Frage gestellt haben, ob das sinnvoll und nötig ist mit dem Glasfaserausbau, weil das ziemlich teuer ist und in anderen Ländern sich auch gezeigt hat, dass Mobilfunk der wichtigere technische Standard sein wird in Zukunft. Die Glasfasernetze oder der Glasfaserausbau, das was an Anschlüssen da ist, wird auch nicht so nachgefragt wie ursprünglich erwartet. Also da hauen sie ein bisschen viel Geld raus, um irgendwie gut dazustehen. Ja, und dringend nötig ist das wohl nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das technisch, Glasfaser? Ich persönlich bräuchte es nicht, ne? Also, wenn mit 20, 30, 50 Mbit bin ich längst fertig. Mehr brauche ich nicht, ne? Ja, also, ich brauche natürlich noch ein bisschen mehr Upstream, damit ich hier unseren Stream machen kann. Weil ja, ansonsten, Upstream macht natürlich einen Unterschied, ja. Ja, klar, für alle möglichen. Ja, man weiß es nicht. Also, ich glaube, ich hätte da schon irgendwo Verwendung für. Also. Aber ja, was dieses Mobilfunknetz angeht und so, das ist ja, also zumindest in den Städten ist es ziemlich schnell, das ist wohl wahr. Also ich habe hier auf meinem Handytelefon habe ich auch 100 Mbit, was ich auf Leitung jetzt nicht bekomme. Das Ding ist, also mir hat jemand, der bei einem Telekommunikationsunternehmen arbeitet, hat mir gegenüber zumindest behauptet, dass diese ganzen, also einmal brauchst du natürlich, um so ein Handymast zu verwenden, brauchst du ja auch irgendwie eine Anwendung. Die kriegen ihr Internet ja auch nicht von irgendwo her. Und das ist das erste Ding. Und zweitens sind die wohl relativ wartungsaufwendig auch, die Handymasten. Und da ist halt die Frage, ob es nicht doch wirtschaftlich besser ist, wenn man einfach die Kabel macht. Und ja, weil wenn die Kabel, ja, die verrotten halt. Damit, dass sie die Frequenzen so hochgeschraubt haben, ne? Die Kabel verrotten so schnell halt nicht, ne? Und so ein Mast, der irgendwie bei Wind und Wetter da eben ausgesetzt ist, den muss man halt früher dann mal ersetzen. Ja, aber eine Frequenz, die ein bisschen weniger eng ist, ja, die braucht man auch nicht so oft nachjustieren, sag ich mal. Wenn es jetzt vielleicht daran liegt. Naja, aber überall da, wo halt so ein Kabel lang führt, kannst du einen Mast bauen, ne? Also. Ja, das auch. Ja. Okay, das auch, ja. Aber die Kabel brauchst du sowieso, ne? Also dieses Entweder-Oder gibt es nicht so wirklich. Naja, du bräuchtest halt praktisch Strecken, aber du müsstest es nicht jetzt in Gemeinden reinlegen oder so, als wenn du es rein nur so legst, dass du deine Türme oben drauf setzen kannst. Ja, also, aber die gibt es ja auch relativ häufig, diese Dinger. Ich weiß nicht, wie weit so ein Handymast strahlen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das irgendwie öfter halt braucht. Also ich weiß nicht, ob das reicht, wenn jedes dritte Dorf so ein Ding hat, weil die dann zwei Dörfer weit strahlen. Nee, wahrscheinlich nicht, dann muss schon jedes Dorf wahrscheinlich einen haben, aber es ist natürlich schon im Prinzip was anderes, ob man jetzt irgendwie alle paar Meter so ein Pinoik dahinstellt. Ja, und auf der anderen Seite. Ob ein Kabel man inzwischen zieht oder ob man zu jedem Haus ein Kabel zieht, zu jeder Wohnung oder das so. Ist halt auch wieder so ein Ding, weil wer das auf jeden Fall braucht, sind irgendwelche Unternehmen. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die solche Highspeed-Anbindungen brauchen. Und das weiß ich halt eben auch. dass es da halt ja, auf jeden Fall Möglichkeiten dann nicht richtig wahrgenommen werden können, weil man halt nicht vernünftig angebunden ist und dann halt die Frage ist, wer bezahlt es. Ne? Weil natürlich die Politik sagt, ja, das kann auch die Wirtschaft machen und dann sagt irgendwie die Telekom, ja, das können ja unsere Kunden bezahlen, wenn sie es brauchen. Und da hast du dann halt die Firmen und die Firmen sagen dann so, wie, jetzt soll ich hier erstmal irgendwie x-tausend in die Hand nehmen, damit ich hier eine Glasfaseranbindung kriege, dann wachse ich jetzt halt nicht mehr weiter oder so. Und ja. Das ist halt so die Frage, wo man da jetzt dann wirklich ansetzt. Und es gibt halt auch so Konzepte, jetzt was speziell dieses Glasfaser angeht, weil es gibt ja schon Leitungen in der Erde. Und dass man halt, manche von diesen Leitungen werden dann halt nicht mehr benötigt oder müssen nicht mehr unbedingt so benötigt gebraucht werden, wie sie mal gelegt worden sind. Und du kannst halt durch so eine bestehende Leitung auch ein Glasfaser durchziehen, ne? Und dass du dann halt, anstatt ein neues Loch zu buddeln, halt versuchst, irgendwelche alten Leitungen halt dafür zu missbrauchen, dass dann da auch eine Glasfaser drauf läuft oder dass es dann nur eine Glasfaser drauf läuft oder so. Das geht halt auch. Also Kabelschächte, ja, die kann man dann benutzen, ja. Also ich betrachte das alles so aus so einer Perspektive von Hass im Netz. Ja, ich mache mir da nämlich sehr große Sorgen zu dem Thema. Und wenn da halt steht, aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive sei es fraglich, ob der flächendeckende Netzausbau auf nahezu 100% mit einer bestimmten Technologie in Form von Glasfaser verfolgt werden sollte, denke ich mir, ja, nee, sollte es nicht, okay, denn dann kommt halt noch mehr irgendwie Hass ins Netz, weißt du, und das kennen wir alle nicht. Ja, das wird halt eine Mischung sein, klar, aber... Ihr müsst halt schon ein bisschen so gesellschaftskritisch denken, ja, das fehlt da gerade bei euch, ja, ihr denkt... Wirtschaftsweisen haben das jedenfalls in Frage gestellt, oder das ja, zwingend möglich ist. Aber Adorno eigentlich zu Glasfaser gehen. Es ist der Faschismus, Glasfaser ist Faschismus. Also das ist Faschismus. Das hat er auch gesagt. Weil wenn du dir halt anschaust, okay, du willst halt die Strukturen von Nazis halt so willst du unterbinden, dann legst du Glasfaser und dann können die sich besser verständigen über Discord, weil sind alles Nazi-Gamers. Ja. Die Dialektik der Glasfaser. Ja, zukünftige Streamtitel. Ja. Das Amazon-Dilemma der Deutschen Post. Ja, DHL, ne, Deutsche Post, die haben für ziemlich viel Geld und die Autos angeschafft und die Logistik aufgebaut und so weiter und jetzt macht Amazon das aber demnächst selber und die wollen selber. 300 Millionen Pakete oder was verschicken. Ich weiß nicht genau, insgesamt sind es glaube ich 350 und 150 wollen sie selbst verschicken demnächst. Und ja, die DHL weiß nicht so genau, was sie machen soll. Eigentlich haben sie mit den Amazon-Paketen gute Geschäfte gemacht in den letzten Jahren, gut Geld verdient. Aber das bricht so ein bisschen weg, aber die ganze Infrastruktur ist ja nun mal auch da und ja, wissen sie nicht, was sie machen sollen. Möglicherweise irgendwie wird es über die Löhne der Fahrer irgendwie dann versucht, irgendwie wieder eins, aber das klappt auf Dauer auch nicht. Also Amazon macht auch diese Firmen dann auf Dauer wahrscheinlich platt oder so, ich weiß nicht genau. Aber die machen das eben selber demnächst, wie übrigens viele große, auch Einzelhändler, also was weiß ich, Kaufland und so weiter, möglichst viele Produkte aus eigener Hand mittlerweile irgendwie ja komplett organisieren, vom, was weiß ich, vom Anbau des Getreides bis zum Brot im Laden oder dem Kuchen im Tiefkühlregal, ist das dann alles Kauflandprodukt oder so. Und dann ist dann kein Zwischenhändler mehr drin und keine kleine Firma mehr hat da irgendwas zu tun oder so. Die machen nämlich ganz schön viel platt auf diese Art. Ja, und Amazon eben auch, war ja eigentlich auch ein bisschen zu erwarten bei so einer Firma in der Größenordnung, ne? Also, ich kaufe da sowieso nichts. Das ist nur mal so. Globalisierung, hey! Ja. Hat uns nur Vorteile gebracht. Also ich habe weder Anteil an dem Aufschwung für die DHL noch an dem Abschwung dann demnächst. Ja, Bitcoin-Schiffe verbrauchen mehr Strom als ganz Dänemark. Habe ich im Prinzip auch nur die Überschrift gelesen und dachte mir, schön bescheuert. So. Ja, Wasser ist fucking nass. Wir brauchen Strom. Ja, aber so viel, ne? Ist schon irgendwie ein bisschen... Naja, aber völlig sinnlos halt. Für ja, eine virtuelle Scheiße. Ja. Und damit wird dann auch noch an irgendeinem Markt spekuliert. Gut, dass der Abel heute nicht kann. Entschuldigung, das ist doch... Ja, aber Abel ist ja auch gar nicht so der Bitcoin-Typ, das ist so eher Price. Ja, aber Abel ist ja schon so jemand, der die freie Markt... Und ja, aber das noch nicht in Bezug auf den Kram, nee, das glaube ich eher nicht. Ja, also das richtige Geld wird billiger geschürft, ne? Oder geschöpft. Ja. Das ist mal klar. Ja, und warum erlauben wir sowas und wundern uns hintenrum, dass wir einen zu hohen CO2-Ausstoß haben? Warum? Weil Warum? Die Grünen noch nicht an der Macht sind. Ah. Da wähle ich die das nächste Mal. Ja, das ist dezentral organisiert, das kriegt man schnell einen schwierigen Griff, ne? Sollte man sich vielleicht von wegen Streaming auch mal Gedanken drüber machen. Du meinst, man sollte seine eigene Webseite machen, wo man drüber streamen kann, ja? Ja, oder sich bei diesem BitChute beteiligen oder was, das ist doch nee. Das ist auch verteilt. Das ist was, ne? Ja, irgendwelche komischen Krepel-Angebote kann ich mir auch selber machen. Okay, okay, so gut kenne ich das BitChute nicht. Ja, noch eine Nachricht, die ich mitgebracht hatte. Hier in Amerika war ja gerade Wahlkampf und ja, die haben es wohl übertrieben. Ein bisschen. CNN hatte schon vor einer Weile gesagt, ne, zeigen wir nicht mehr, ist rassistisch. Und auch Fox News hat dann immer gesagt, nee, komm, jetzt ist es auch mal gut. Ihr könnt nicht irgendwie die ganzen Ausländer nur als Straffällige, als ja, als Vergewaltiger und als Mörder zeigen oder so. Dann zeigen wir das eben einfach nicht mehr. Und da hat es wieder sogar der Fox-Sender, der Trump-Sender Fox oder der ja ihm nahestehende Sender gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Ja, das will ich also auch nicht mal sagen, dass die dem so unbedingt nahestehen, so. Weil das ist ja auch wieder so ein Ding mit diesen, also für viele von diesen Republikaner aus dem Wirtschaftsbereich ist er ja nicht unbedingt, sind ja nicht unbedingt so riesen Fans von ihm. Und das ist ja eigentlich auch dieser Flügel bei Fox. Also der hat da sicherlich unter den Moderatoren auch so einige Fans. Aber so dieses Ding, dass das jetzt immer so der Republikaner-Sender war, ist glaube ich, im Fall von Trump nicht unbedingt der Fall. Also ja, oder vielleicht haben sie sich auch mittlerweile mit dem angefreundet. Ja, ich würde sagen, das ist trotzdem der Sender, der immer am nächsten steht oder so, ne? Aber okay, ja. Ja, sind natürlich ja, das sicherlich, auch mal ja. Kritisch, ne? Aber so wie das in Deutschland dann vielleicht irgendwie wieder wird, so nach dem Motto, ja, sind ja irgendwie der Hetzsender irgendwie. Und selbst für die ist das jetzt schon zu viel, ja, keine Ahnung. Ja, wäre es wahrscheinlich vergleichbar mit ZDF hat längst abgeschaltet und RTL hat jetzt auch abgeschaltet, oder so. Aber so hoch sind die Standards von RTL dann auch wieder nicht, klar. So, zum Abschluss der Sendung lernen wir noch was von Anne Helm. Ja. Unten, Hashtag unten ist, wenn die Achtjährige auf den Straßen in Neukölln erklären, bei Pokémon Go gäbe es in Neukölln nur Radfratze und Taubsies. Die coolen Pokémon gäbe es nur in Zehlendorf und Dahlem. So sehr haben sie ihre ungleichen Chancen schon internalisiert. Ist das nicht fucking traurig? Ja? Was geht schief in diesem Land? Das ist in Neukölln nur Radfratze und Taubsies. Genau, gibt. Wenn die Achtjährigen mit ihren paar hundert Euro teuren Handys auf Pokémon Go keine vernünftigen Pokémon fangen können. Ne? Ist es nicht so, dass in Neukölln eher dann das Handy weg ist, bevor die Pokémon kommen? Du kannst noch ein bisschen runterscrollen. Scheiß Radfratze und Taubsies. Nur ein Code für irgendwie Nokia und, und irgendwie Sony Ericsson oder so. Was nicht das mehr gibt. Runter, weil man könnte ja erst denken, vielleicht hat sie echt Humor und hat so auf satirische Art und Weise ihre eigene Blase auf die Schippe genommen. Und dann macht jemand eine Bemerkung und sie antwortet, dass die Kinder in Neukölln von Anfang an nicht die gleichen Chancen haben wie die in Zehlendorf, ist ein Fakt, den sie tagtäglich spüren und in alle ihre Lebenserfahrungen und Spiele übertragen. Nicht jeder hat die Chance aufs beste Pokémon. Ja, genau. Wir brauchen endlich Pokémon-Gleichheit im Bundestag und überall. Ja, wisst ihr was? Ich bin mir echt sicher, dass da so einfach so ein Kind in Neukölln irgendwo im Bettchen gerade so liegt, ne, und sich so überlegt, alter Scheiße, habe ich Chancenungleichheit, Alter, die da drüben haben bessere Systeme der Macht und als ich. Ja, ist voll und vor allen Dingen, warum sind das da unterschiedliche Chancen? Könnte das vielleicht an der Zusammensetzung von diesen Milieus eventuell liegen, Frau Helm? Und unten erklärt dann auch noch jemand, der mansplainend herbeispringt, dass die Herstellerfirma Daten- und Mobildatennutzung, um Pokémon zu verteilen, nutzt, sowie die Anwesenheit von Grün- und Wasserflächen. Ja, warte, sagt der hier irgendwie, es gibt eine real existierende Welt und es gibt Eigenschaften, die nicht gesellschaftlich systemkonform irgendwie gebunden sind? In Betonwüsten kommen dann nur die normalen Pokémon. Das ist mir bekannt. Eine Betonwüste in Nordneukölln ist nur wirklich nicht. Auch hier am Kanal gibt es Carpador. Oh mein Gott. Warum reden die über Pokémon als eines reale Dinge? In Tourgegenden gibt es meistens mehr Pokestops und Arenen, weil die auf Google-Einträgen beruhen. Der Rest ist tatsächlich internalisiert. Tatsächlich. Tatsächlich. Alter. Wo ist die jetzt? Die ist aber der Linkspartei, ne? Ja. Die ist, also, glaube ich, ja, glaube Linkspartei jetzt, ja. Oder für wen zieht sie jetzt blank? Vielleicht auch für die Grünen. ach so, okay, cool. Und als dann jemand sagt, also Pokémon Go nutzt eigentlich die Daten aus Ingress-Sehenswürdigkeiten, falls das zur Klärung beiträgt, kommt dann der Spruch von Anne Helm, die das Ding gestartet hat, nicht wirklich. Das war auch eigentlich gar nicht, worum es hier ging. Es ging ja gar nicht irgendwie um Tatsachenbeschreibung. Nö, es ging ja darum, irgendeine Ideologie irgendwie zu pushen in der Form. Sehenswürdigkeiten sind schon ein Argument, ne? Es geht halt nicht darum, was du da willst. Es geht darum, was ich will. Und ich will das, was da steht. Und das, was da steht, ist immer richtig. Also halt in Gruppen ist tatsächlich auch keine Würdigkeiten. Argumentum ad Sehenswürdigkeit, sage ich da nur. Ja. Pokémon. Weißt du, da kommt halt einfach hin und will jemand was beitragen. So. Das ist einfach nur so ein Im Ding. Im Sozialismus gibt es auch keine guten Pokémon. So. Das ist raus. Internalisiert, Alter. Internalisiert. Ja, vielleicht gehen, nicht gendern lassen, Kulturmarxismus bekämpfen, was noch? Wir versprechen, dass wir Abel bald überzeugt haben, wieder dabei zu sein. Ja, ja. Jetzt zieht er um. Der ist halt in der Massenkarambolage. Der zieht um und deswegen hat er keine Zeit. Ja. Warum hat er überhaupt Internet demnächst? Ja. Ich würde jetzt gerne noch das Logo einblenden, aber irgendwie macht das hier gerade bei mir nicht. Auch egal. Das waren die Weltraumaffen für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschö. Und schreibt uns mal, wenn ihr auf der Live-Seite es geguckt habt, dass 50 funktioniert hat und so, dann bei Twitter oder irgendwo, weil ein YouTube-Account habt ihr ja vielleicht nicht. Und das Video wird aber noch, wenn das geht, wird das noch hochgeladen auf der weltraumaffen.com-Seite auf jeden Fall. Also vielleicht mit Kommentaren hier noch ein bisschen sparsam bleiben. Du meinst im YouTube-Kanal? YouTube-Kanal, ja, genau, ja. Was habe ich gesagt? Willkommen. Weltraumaffen.com. Achso, ja. Okay. Alles klar, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.